Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer of a Podcast. Dieses Mal im Angebot Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Ich habe den Film jetzt über die letzten Tage auf Instagram hart angeteasert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe immer so kleine Teaser gemacht von dem Bild. Also ich habe das Bild schon gezeichnet schon vor Tagen. Und habe so die Leute raten lassen, was es sein könnte. Super subtil, indem ich einfach sämtliche Tarantino-Soundtracks benutzt habe. Haben die Leute geraten auch? Es hat kein Mensch, glaube ich, darauf reagiert. Oh, aber ich habe auch nicht so fragemäßig. Also ich habe nicht gesagt so, hey, ich habe nicht so dieses Ding gemacht. Sondern eher so als Joke, oh, was könnte es bloß sein? Und ja, natürlich ist es der neue Tarantino, weil so ein paar Pflichtsachen gibt es halt für mich auch, die ich immer angucke und Tarantino-Film. Nachdem er ja auch gesagt hat, er wird nicht so viele machen, er macht ja nur 10 angeblich und dann hört er auf, Filme zu machen. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt, laut seiner Rechnung sind wir jetzt bei Nummer 9. Once Upon a Time in Hollywood ist sein 9. Film. Okay. Eigentlich ist es schon sein 10., weil Kill Bill sind 2 Filme. Ja, aber er sagt immer, Kill Bill ist ein Ding. Er hat das am Stück gedreht oder so und die kam auch nur... Ich glaube, um ein halbes Jahr versetzt in die Kinos und deswegen ist es für ihn ein Film, aber trotzdem, sorry, es sind 2 Filme. Du hast ja auch getrennt ins Kino gebracht. Ja. Nur weil Peter Jackson hat eigentlich auch nicht nur einen Film gedreht, weil er Herr der Ringe am Stück gedreht hat. Das sind auch 3 Filme, Punkt. Ein Mythos. Ja, eben. Also es ist halt so, okay. Aber also eben nach seiner Rechnung sind wir bei 9 Filmen und deswegen kommt jetzt nur noch einer nach dem. Das angeblich. Und dann hat er dem Film, also dem Film an sich, also der Kunstform, hat er nichts mehr zu geben, meint er. Und. Der gucken wir mal. Ja. Ich glaube es ihm auch nicht, weil der ist auch nicht so alt, der wirkt ja auch nicht gebrechlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass er andere Sachen erstmal macht, Serien, Theater, was auch immer. Aber er wird irgendwann auch mal wieder einen Film machen, weil ich glaube, das juckt ihn zu sehr in den Fingern. Der liebt es ja eindeutig, das sieht man ja auch bei diesem Film vor allem. Also dieser Film, der Titel verrät es schon und es ist auch wirklich ganz klar Gegenstand dieses Films, würde ich sagen. Das ist ein Liebesbrief von Tarantino an die Filmindustrie, an Hollywood. Good old times in Hollywood. Ja, alles, was er daran liebt. Dieser Film spielt 1969. Und jetzt, ja, zum wiederholten Male hat er ein sehr konkretes historisches Setting, nachdem er das ja bei Inglourious Basterds auch gemacht hat mit dem Zweiten Weltkrieg. Und da hat er sehr klar Bezug auf eine gewisse Zeitperiode genommen. Das ist hier auch nochmal sehr, sehr deutlich, dass es 1969 ist. Es kommen berühmte Persönlichkeiten vor, die tatsächlich gelebt haben, existiert haben. Und dadurch, also auch teilweise werden auch Daten eingeblendet, er lässt es in einem sehr konkreten Zeitraum spielen. Aber die Hauptfiguren, also würde ich zumindest sagen, die Figuren, die wirklich am meisten in dem Film zu tun haben, sind dann trotzdem fiktive Figuren. Und so haben wir Rick Dalton, das ist ein Hollywood-Star, aber er ist noch nicht so richtig, würde ich sagen, der große Star. Er spielt schon in Sachen mit. Und das Problem ist, glaube ich, eher, dass seine Karriere ist gerade so, sein Stern ist noch nicht komplett aufgegangen, aber ist schon wieder am Sinken. So, er ist irgendwie in TV-Serien dabei und irgendwie wird er jetzt aber immer als Bösewicht gecastet und hat so die Bedenken, dass er da jetzt in die Nische rutscht und dann eigentlich in Vergessenheit gerät. Und genau, es geht hauptsächlich um ihn, Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio und auch noch in diesem Film Brad Pitt als sein Stunt-Double. Den Namen muss ich nochmal gucken, Cliff Booth heißt Brad Pitt in diesem Film. Und die beiden sind so ein Gespann und erleben eben so das normale Hollywood-Leben und versuchen, sich über Wasser zu halten, soweit man das sagen kann. Natürlich ist er schon reich, schon, Rick Dalton, er wohnt in den Hills und so. Aber eben, man merkt so, oh, okay, so langsam sinkt sein Stern und wer weiß, ob er dann noch lange in dieser Gegend wohnen wird und ob er noch relevant ist für die Leute. Und eben, es ist eigentlich im Grunde einfach nur so sein Leben als Schauspieler. So, es ist auch nicht irgendwie, also wir haben diesmal nicht einen Plot von Rache oder von, eben, keine Ahnung, wir müssen Nazis töten oder irgendwas. Also nicht so ein großes Ding. Das ist so das erste Mal, habe ich den Eindruck bei Tarantino, dass er Film macht, der nicht ein radikales, extrem heftiges Thema hat, wie eben, wir haben diesen Plot und wir haben diese Racheaktion oder wir haben diesen Überfall, den wir durchführen. Also eben, es geht auch mal nicht um Kriminalität in dem Sinne erstmal. Also die Hauptfiguren sind halt einfach Leute, die in der Filmindustrie arbeiten. Und also das ist als dritte Figur. Leute. Ja, genau. Interessant. Es gibt nämlich noch einen anderen Plot, der auch sehr unabhängig von dem von Rick Dalton abläuft. Und das ist der von Sharon Tate. Und Sharon Tate wird von Margot Robbie gespielt. Und Sharon Tate, wer die jetzt nicht kennt, die Person, ist eine reale Person des öffentlichen Lebens gewesen. Es war eine Schauspielerin, die mit Roman Polanski verheiratet ist. Roman Polanski kennt man vielleicht, weil er bekannt heute ist für Missbrauchsfälle, den er sich bis heute entzieht übrigens. Er ist bis heute in den USA. Er kann nicht mehr in die USA einreisen, kann nicht mehr dort leben, weil bis heute dieser Haftantrag auf ihn steht und er lebt deswegen im Ausland. Er macht es einfach. Er entzieht sich ganz konkret. Es ist halt klar juristisch ausformuliert. Und er entzieht sich dem und es gibt ein paar Stimmen, die dann auch sagen, ja, das ist alles, der wird da irgendwie verarscht und das ist alles gar nicht so, also wenn man sich das mal durchliest, Polanski ist kein guter Dude. Und ja. Wie gesagt, zu der Zeit war er mit Sharon Tate verheiratet, glaube ich sogar. Und eben so nebenbei erleben wir auch ein bisschen, wie ihr Leben abläuft, was sie so macht. Da passiert aber nicht viel, würde ich, glaube ich, das kann man einfach mal sagen vorher, dass es passiert nicht viel in ihrem Leben. Sie hat, glaube ich, ein sehr gutes Leben zu dem Zeitpunkt, 1969. Sie hat eben diesen berühmten Mann, sie wohnt auch in den Hills. Sie, als Schauspielerin ist sie gerade so ein bisschen im Kommen und die Leute mögen sie. Und ja, also besser könnte es eigentlich nicht laufen für sie. Sehr, sehr idyllisches, perfektes Leben. Und eben als Gegenstück dazu Rick Dalton, also DiCaprio, als dieser Schauspieler, der irgendwie versucht, relevant noch zu bleiben und nicht weiß genau, was er machen soll. Dem es auch super schwer fällt, das Leben so zu führen. Ja. Also man sieht sie, wie sie rumfährt und total glücklich ist und total nett zu allen und dann kommt er in seinem, also lässt sich fahren und mixt sich den nächsten Margarita und versucht dafür seine Rolle zu üben und das sind dieser krasse Kontrast von, ja, sie lebt es total easy und er hat es eigentlich gerade richtig schwer oder ist in so einer Midlife-Crisis angekommen. Ja. Jetzt habe ich mir extra vorgenommen, den Plot so ein bisschen zu erzählen und habe deswegen aber so viel jetzt über den Plot geredet, dass ich vergessen habe, dich vorzustellen. Wir haben diesmal, sonst mache ich das immer schön ordentlich und jetzt dachte ich mir, ach, ich erwähne kurz den Plot und erzähle dann, mit wem ich über diesen Film rede. Vielleicht hat man mich ja schon erkannt. Ja, Anni ist wieder am Start, das dritte Mal jetzt, ne? Ja. Nach High Life und was war das erste nochmal? Was haben wir gemacht? Hereditary. Genau, Hereditary. Ja, das ist schon das dritte Mal. Du bist jetzt auch langsam so eine feste Größe hier, ne? Also neben den Tobis. Ich schleiche mich ein in den Podcast. Nö, ich habe dich ja wirklich explizit gefragt. Ich finde es immer sehr schön, mit jemandem über einen Film zu sprechen. Und der Film bietet schon auch das Potenzial, denn ich glaube, dass er schon sehr streitbar spalten wird. Ist, ja, und ich glaube, es gibt Menschen, die sagen werden, das ist ein extrem schlechter Film, glaube ich. Und es wird Leute geben, die sagen, oh, ich finde den schon ziemlich cool. Ich glaube, da gibt es jetzt ein sehr breites Spektrum und ich würde sagen, ich bin da irgendwo dazwischen. Ich würde auch nicht sagen, dass das ein Meisterwerk ist, aber die Idee hinter diesem Film finde ich schon cool. Das Hauptproblem, was dieser Film hat, ist seine Länge. Darüber werden wir, glaube ich, später eh noch ausführlich reden. Der Film ist sehr, sehr lang. Würde ich sagen. Ja, also 160 Minuten ist halt schon Oschi. Das ist schon wirklich lang. Und was ja funktionieren kann, es gibt Filme, die so absurd lang sind. Die aber eben, da passiert halt auch viel. Also keine Ahnung, Interstellar dauert auch gefühlt 3 Stunden. Und ja gut, aber da wird halt durch den Weltraum gereist und Planeten erforscht und was nicht alles. Da passiert halt so viel, dass man vielleicht diese Länge nicht spürt. Und bei dem Film, finde ich, spürt man die Länge. Das kann man, glaube ich, ja. Und vielleicht auch gewollt. Also mit Sicherheit ist da eine gewisse Absicht dahinter. Ich habe nur den Eindruck so vorab, so als Kurzfazit habe ich den Eindruck, dass Tarantino da den Bogen überspannt hat tatsächlich und irgendwo sich verloren hat in dieser Idee, die er da verfolgt, auf die wir dann gleich eingehen können, oder was ich glaube, was seine Idee hinter diesem Film war. Und er hat aber trotzdem nicht die Balance gefunden. Und am Ende ist diese Idee wichtiger, als am Ende doch noch eine Geschichte zu erzählen. Ja, am Ende übernimmt die Idee das alles. Es fühlt sich an wie so ein Herzstück, dass er irgendwie da, also dass er das wirklich so sein Baby irgendwie, diesen Film. Und dass er dann auch nicht davon abkommen wollte, das so umzusetzen, wie er es vorhatte. Und er ist sicher einer, das ist natürlich auch was ihn außergewöhnlich macht, er ist sicher einer dieser wenigen Regisseure, das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr oft, man macht sich das vielleicht nicht so bewusst, aber jemand, der auf diesem Level produzieren kann und auch mit solchen Stars arbeiten kann, also eben, er hat ja wirklich die Creme de la Creme in Form von DiCaprio und Brad Pitt, ich glaube, das ist das erste Mal, dass diese beiden Schauspieler in einem Film, ein und demselben Film sind und das für ihn, also das sagt schon was aus, was er für jemand ist und was für einen Ruf er hat. Und eben, dass er diesen Film, ich glaube, 100 Millionen Dollar hat er circa gekostet, der Film, was heute nicht mehr eine exorbitante Summe ist in Ansicht von Superheldenfilmen, die alle mehr kosten. Aber dass er auf diesem Level das überhaupt machen kann und man wirklich merkt, okay, das ist schon sein Film. Das ist nicht ein Studio, das sagt, hey, übrigens, wäre cool, wenn du hier noch Brad Pitt casten würdest, weil er ist gerade so heiß. Das ist eigentlich seit 20, 30 Jahren. Aber so, das wäre gut, wenn du da noch einen berühmten Schauspieler nimmst, sondern hat wirklich den Eindruck, jeder, der da mitspielt und wo der auch platziert ist, in welcher Rolle, das ist seine Entscheidung, das ist seine Vision. Hat Sinn irgendwie auch. Voll, also das merkt man. Also er ist wirklich ein Filmliebhaber. Und das ist halt doch irgendwie das, warum ich auch immer Bock auf seine Filme habe grundsätzlich. Auch wenn sie mir nicht alle gefallen, das kann man auch sagen. Ich finde nicht alle Tarantino-Filme geil. Aber ich weiß immer, ich kriege hier auf jeden Fall wirklich eine Vision und wirklich einen Film nicht von einem Studio, sondern von einem Filmemacher. Und das ist halt schon mal grundsätzlich schön, dass ich sagen kann, okay, das ist auch immer was anderes. Er hat so seine Trademarks, er ist jemand, der sehr ausführliche Gewaltszenen hat, wenn er sie denn hat und das alles ist so sein, klar, so ein bisschen das Klischee, aber trotzdem merkt man immer, er macht, worauf er gerade Bock hat und wenn er gerade Bock hat, einen Film, einen Zweiteiler über ja, keine Ahnung, eine große Rache-Saga zu machen, dann macht er das. Und wenn er Bock hat, eben jetzt einen Film, im Grunde einen Liebesbrief an das Hollywood der 60er, 70er Jahre zu machen, dann macht er das halt. Und er kriegt alle vor die Kamera, die er haben will. Also auch in den Nebenrollen unfassbar viele bekannte Schauspieler, die natürlich nicht ganz so fame sind wie Brad Pitt und DiCaprio oder auch Margot Robbie, die jetzt eigentlich recht bekannt ist mittlerweile. Aber eben viele auch ältere Gesichter, also Bruce Dern spielt in einer kleinen Rolle mit. Das ist dieser Typ auf der Farm, der Farmbesitzer von der Ranch. Georgie. Genau, und lauter solche, also in jeder kleinen Rolle sieht man so Leute und sagt, oh, okay, ja gut, den kennt man ja auch und den kennt man auch. Und er hat auch so ein bisschen seine Stammschauspieler, wenn man das so sagen kann, hat er eben auch manchmal drin. Also Michael Madsen ist in einer kleinen Szene, das ist in einem, wir sehen innerhalb dieses Films, sehen wir immer wieder Ausschnitte aus Rick Daltons Filmografie, also aus den Serien oder Filmen, in denen er mitspielt. Und es gibt eine Schwarz-Weiß-Szene, wo er auf einem Pferd sitzt und jemand redet mit ihm, der neben seinem Pferd steht, so ein älterer Typ. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und das war halt Michael Madsen. Michael Madsen ist in Kill Bill, der Bruder von Bill, also da ist relativ bekannt. In Reservoir Dogs spielt er Mr. Blonde und also eben auch ein Schauspieler, der wirklich immer wieder bei ihm vorkommt und eben auch hier jetzt wieder eine kleine Rolle hat. Also das hat er eben auch immer drin, so seine Trademarks. Er hat auch seinen Fußfetisch hat er auch ganz gut ausgelebt. Das gibt's ja, weiß nicht, ob du das kennst, dass Tarantino einen Fußfetisch hat. Nee, aber habe ich jetzt definitiv gemerkt in dem Film. Ja, das ist so das bekannteste Klischee zu ihm, dass er das hat und dass er auch wirklich in seinen Filmen oft mindestens eine Szene hat, wo nichts anderes in diesem Bild zu sehen ist als Füße. Das hat er in Pulp Fiction mal, wenn die Mia Wallace abgeholt wird, dann sieht man ihre Füße sehr explizit. In Kill Bill hat er natürlich die große Wackel mit dem großen Szene. Ich fand es ein bisschen viel, muss ich sagen. In dem Film ist es sehr, sehr, sehr deutlich, sage ich mal. Ja, also man sieht, er findet Füße hochinteressant. Er hat anscheinend auch einen Fetisch für sehr dreckige Füße. Ja, das finde ich aber immer ganz sympathisch, dass er nicht, also er hat einen Fußfetisch vielleicht oder er findet Füße toll, meinetwegen. Aber nicht dieses Perfektionierte, sondern es sind immer Füße, die benutzt werden, wirklich. Also das sind wirklich nicht Modelfüße, sondern immer ein bisschen schmutzig, weil jemand wirklich barfuß rumgelaufen ist. Ja, macht bei der Hippie-Braut Sinn, aber nicht bei Margot Robbie, die da mit ihren blitzeblanken weißen Cowboy-Boots durch die Stadt läuft und dann ihre Füße im Kino unbedingt ihre Schuhe jetzt wegwerfen und ihre Füße hochlegen muss, was ich ja eh schon No-Go finde. Yeah. Und dann sind die auch noch dreckig und sehr lange hat er da drauf gehalten. Ja, das hat er sehr ausführlich. Da dachte ich mir, oh Gott, meine Zeit, meine wertvolle Zeit geht gerade drauf, dass ich dreckige Füße im Kino anschaue. Ja, und solche Momente, glaube ich, sind es natürlich, die einen die Zeit auch spüren lassen, wo man dann da sitzt und merkt, okay, also jetzt haben wir so ein Close-up von Füßen für mehrere Sekunden am Stück und dann plötzlich merkt man so, okay, was, da passiert ja jetzt gerade wirklich gar nichts. Hat das irgendeine Symbolkraft? Und irgendwann merkt man so, wenn man das fünfte Paar Füße sieht, nein. Ich habe nicht den Eindruck, dass Füße wirklich was mit der Story zu tun haben, sondern dass er das halt ästhetisch findet an der Stelle vielleicht. Oder die Kameraanstellungen sind ja auch manchmal cool. Also einmal diese Hippie-Braut, die ihre Füße so gegen die Windschutzscheibe von einem Auto presst und der ganze Blickwinkel, den wir da haben, ist ungewöhnlich. Und also das, er baut das ja schon auch ästhetisch ein, sage ich mal, im weitesten Sinne, zumindest was die Kamera angeht, aber es folgt halt keinem inhaltlichen Sinn, hat man den Eindruck. Es ist halt einfach, klar, vielleicht zeigt es, dass Leute sich wohlfühlen, wenn Leute barfuß irgendwo die Füße hochlegen. Vielleicht. Ja, aber ich verstehe auch nicht, dass sie ihr erlaubt hat, im Auto die Füße an die Fensterscheibe zu pressen. Ich habe auch gedacht, dass wo sie immer sagen, dreckige Hippies oder so, wie sie sie beschimpfen und nur weil er sie also ganz hübsch findet, darf sie gleich alles mit dem Auto von seinem Chef und das fand ich sehr inkonsequent. Um fair zu sein, wir reden hier von Brad Pitts Figur, der ja eben einen Stuntman spielt. Und er selber lebt ja auch nicht sehr sauber in seinem Zuhause. Ja, das heißt, vielleicht hat er gar nicht so diesen. Das war ein bisschen eklig, die Szene von seinem Zuhause. Ja, der wohnt in so einem Trailer und das ist halt schon. Also eben, es zeigt auch, dieser Film will ja auch sicher zeigen, die breite Facette von Leuten, die in Hollywood arbeiten. Also auf der einen Seite Rick Dalton als Schauspieler, der zwar langsam, wo der Erfolg langsam schwindet, aber trotzdem in seinem Maße immer noch unfassbar erfolgreich ist oder für das eines normalen Menschen. Er hat ein dickes, fettes Haus. Das macht es lächerlich, wie er einen Zusammenbruch erleidet und in der Öffentlichkeit plötzlich sich bei seinem Stuntman ausheult, wie arm er doch dran ist und dann fährt der Stuntman in seine Villa und geht selber nach Hause in seinen Trailer und kocht sich da sein Fertiggericht. Also, und wohnt auch weit außerhalb, genau. Also diese extrem lange Fahrt, Autofahrt, die er auch hat. Also es gibt generell einige sehr lange Autofahrten in diesem Film, wo man, also ich habe jetzt heute noch ein Interview mit ihm gesehen, mit Tarantino, wo er erzählt, er hat zu dem Zeitpunkt auch schon gelebt. Und das ist teilweise auch ein bisschen seine Erinnerung an diese Stadt oder an diese Gegend oder an diese Zeit, wenn er neben seinem Vater im Auto saß und neben seinem Stiefvater, glaube ich, genau. Und das Radio lief immer und sie fuhren viel durch die Gegend und überall waren diese tollen Billboards und Kinoplakate und so. Und das ist so ein bisschen seine Erinnerung und er baut das da halt ein. Und deswegen sind teilweise sehr expressive Autofahrten oder auch Szenen, wo man gefühlt, die ganzen wo Lichter nichts einfach nur eben, und sind. es auch nicht wirklich was passiert, sondern sehr viel Atmosphäre einfach nur, glaube ich, vermittelt werden soll von LA, von dieser Gegend. Und ja, also wie gesagt, ich habe vorher versucht, den Plot kurz zusammenzufassen. Man kann, finde ich, auch nicht so viel mehr zum Plot sagen, ohne dann am Ende davon Spoiler zu verfallen, weil der Film ist sehr, sehr lang und gefühlt, also vielleicht nur als Hinweis für Leute, das ist ja eben ungewöhnlich für ihn, dass eben das nicht so viel passiert, sondern dass man sich darauf am besten schnell einstellt, wenn man im Film sitzt, dass wir eigentlich einfach nur gucken, wie so ein paar Menschen, die halt ein Hollywood-Leben leben, aber wie dieses Leben abläuft. Also da eben, da wird zum Set gefahren, dann wird Text geübt und natürlich ist die Hauptfigur nicht irgendein Schauspieler oder einer, der wo es gerade perfekt läuft, sondern es ist natürlich jemand, der gerade einen Meltdown hat und eine Sinneskrise und sich nicht mehr wohlfühlt und natürlich spielt das dann mit rein, wie sein Alltag abläuft, aber trotzdem ist es alles so, ja, so vorstellbar. So, ja, klar, ein Schauspieler ärgert sich vielleicht, wenn er am Set versagt oder sein Stuntman lebt halt ein sehr simples, einfaches Leben und, ja, lebt so in den Tag hinein und hat vielleicht nicht so viel Drive oder nicht so viele Sachen, die ihn bewegen. Und dann aber immer kontrastiert, oder was heißt immer wieder, also eigentlich gar nicht so oft, finde ich, Margot Robbie kommt gar nicht so oft vor, habe ich den Eindruck. Nee. Aber sie ist halt wirklich völlig losgelöst davon. Also am ehesten kann man in Richtung Pulp Fiction denken, wo ja eigentlich wirklich mehrere Geschichten völlig unabhängig voneinander passieren, aber halt nacheinander. Also wir sehen nicht, wir schneiden nicht zwischendurch hin und her. Ich habe mich auch gefragt, wo jetzt der Sinn von ihrer Geschichte ist, weil die sich wirklich fast nicht treffen, einfach den kompletten Film durch. Ja. Und ihr treffen tun sie sich tatsächlich ganz nie, am Ende, oder? Ganz am Ende halt. Aber, ja doch, ja gut, stimmt, ja. Gut, was wir als Zuschauer finde ich schon gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, dass sie aufeinandertreffen, aber und es kommt einem ein bisschen sinnlos vor, weil man nicht weiß, warum sehen wir ihr Leben jetzt? Also wir sehen sie zu einer Party gehen, in der Playboy-Villa. Genau. Das ist scheinbar die echte Playboy-Villa, habe ich gelesen. Die haben wirklich in der Villa gedreht, weil Tarantino da auch ab und zu Gast war über die Jahre hinweg. Und, alles klar, Quentin. Und dementsprechend ja wahrscheinlich auch da irgendwie gute Connections noch hatte, nachdem Hugh Hefner tot ist. Ja, aber genau, das ist eben, es laufen zwei völlig separierte Handlungen ab. Die erste Verbindung ist eben, okay, bei dem einen läuft es gut, bei dem anderen läuft es nicht fast sogar gut. Drei, würde ich sagen. Also ja, genau, also der Stuntman schon auch. Also Cliff Booth, also Brad Pitts Figur, hat eben auch noch so sein eigenes Leben. Und das Ganze verbindet sich dann schon an einem gewissen Punkt, aber das ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr spät. Also wir haben wirklich den Großteil des Filmes, sehen wir einfach unabhängig davon, was diese drei Figuren beschäftigt. Und so bei DiCaprio passiert ja schon was. Also keine Ahnung, er kriegt die nächste Rolle, er hat irgendwie Interaktionen mit gewissen anderen Schauspielern, er versucht seinen Text zu lernen, dann ist er wieder zu Hause, dann geht er irgendwann mal ins Ausland und so weiter. Also es passieren schon Dinge, aber man kann eigentlich nicht viel weiter darüber reden, ohne dass man konkret wird. Und ich finde es immer doof, wenn man so künstlich versucht, das irgendwie einzudämmen, dass man nicht sagen darf, worum es geht. Aber was man vielleicht als letzten Tipp geben kann, oder was heißt als Tipp, Tarantino setzt, glaube ich, damit dieser Film überhaupt eine Wirkung auf den Zuschauer hat, würde ich annehmen, dass Tarantino ein gewisses historisches Wissen voraussetzt. Also nicht super krass, man muss jetzt nicht wissen, wer, keine Ahnung, es kommen ein paar berühmte Schauspieler vor, Steve McQueen kommt zum Beispiel vor, ich weiß nicht, ob du Steve McQueen kennst, aber eben, glaube ich, vielen in unserer Generation sagt das nichts mehr. Ich glaube sogar vielen Leuten auch, die älter sind, nicht, wenn sie nicht wirklich Bock auf Filme haben. Steve McQueen war eben ein Schauspieler und er hat viele Actionfilme gedreht und ist eine bestimmte Art von Schauspieler und so ein bisschen ist sein Leben ist so ein bisschen eine Parallele zu Rick Dalton. Und er lässt Steve McQueen in diesem Film vorkommen, aber im Grunde spielt DiCaprio als Rick Dalton ein bisschen das, was Steve McQueens Karriere war. Und dann vor allem Sharon Tate. Wenn man Sharon Tate jetzt nicht kennt, kann es, glaube ich, sein, dass der Film am Ende nicht ganz die Wirkung hat, die er für jemanden hat, der weiß, worauf eigentlich diese Geschichte hinauslaufen muss. Wenn man weiß, was mit Sharon Tate passiert ist und wer sie ist und dann hat man gewisse Erwartungen, vor allem, weil dieser Film zu einer ganz bestimmten Zeit spielt und man weiß, okay, es geht jetzt hier nicht um Anfang der 60er, sondern es geht wirklich um 1969 und 1969 passieren gewisse Dinge. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass dieser Film sich nochmal anders oder vielleicht auch langweiliger anfühlt oder unbedeutender, wenn man dieses Wissen nicht vorher hat, weil das setzt er voraus, er erklärt es nicht wirklich. Klar, erwähnt er mal zwischendurch gewisse Namen, aber also wenn du keinen Bezug zu Sharon Tate und zu den Figuren hast, die in Sharon Tates Leben letztlich eine Rolle gespielt haben, dann entgeht ihm das, glaube ich, einem das schon so ein bisschen. Dann sind es halt nur Namen und du wartest nicht so drauf, dass jetzt noch was passiert, also was passieren könnte. Was vielleicht, eben, vielleicht macht es einen dann frei von diesem, wann kommt es endlich? Und man ist ein bisschen mehr in diesem, ach, ich beobachte einfach diese Schauspieler, aber vielleicht langweilt er noch genau das. Bei mir war es tatsächlich so, also ich ich hatte auch eine Erwartung, aber ich hatte sie jetzt nicht auf Sharon Tate bezogen tatsächlich, weil ich das nicht mehr konkret im Kopf hatte, dass es mit ihr der Zusammenhang war. Okay, du hast einfach gedacht, weil Tarantino-Film, da muss doch irgendwann wahrscheinlich irgendwie... Nee, also, es... Also, ach, schon was Konkretes, genau, okay. Ja, also ich dachte jetzt einfach nur an sich Erwartungen an Tarantino und seine Filme. Nee, also schon was da noch kommt, aber ich wusste nicht, dass es mit ihr zusammenhängt tatsächlich. Okay. Aber ich glaube, wir... Ja, ich glaube, wir gehen in diesen Spoiler-Teil, damit wir auch offen darüber reden können, was wir von dem Film gehalten haben. Also ich würde auch sagen, dass der Film sehr lang ist und dass er manchmal unnötig lang ist. Und ja, für alles Weitere. Weiß ich nicht, ob du irgendein kurzes Fazit schon ziehen willst, bevor wir darüber reden, aber... Kann ich nicht. Nee, dann gehen wir aber in den Spoiler-Teil. Für alle, die das jetzt... Ich weiß immer gar nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die jetzt abschalten oder ob sich die ich Leute... Ich habe das einmal gemacht, tatsächlich. weil ich den Film dann noch sehen wollte. Ja. Ja, okay. Deswegen, also ciao an alle, die jetzt auch ausschalten. Ciao. vielleicht hört man sich dann später wieder, wenn ihr den Film gesehen habt. Es ist trotzdem mit Tarantino, der Film ist trotzdem auch kompetent gemacht, muss man sagen. Es ist kein schlampig gemachter Film oder so. Also es ist... Nee, überhaupt nicht. Also Filme, schauspielerisch, ja, also top, aber der Inhalt muss diskutiert werden. Ja, genau, eben. Deswegen können wir jetzt auf alles dann auch gleich eingehen, auch auf das Technische vielleicht ein bisschen. Und ja, genau. Ciao an alle anderen und jetzt reden wir mal offen direkt über das, was wirklich in dem Film passiert. Spoiler Warning. Ja, weiß nicht, ob du... Was war deine Erwartung? Würde ich jetzt gerne wissen, an was hast du gedacht? Okay, also, Manson Family ist mir schon ein Begriff, weil ich weiß nicht, ich höre mir auch ganz gern so, also Making a Murderer und so. Höre ich ja, so Crime Podcast oder eben die Serien. Ja. Schaue ich gern an und deswegen weiß man auch ungefähr, dass es ja in der Zeit dort passiert ist. Ich glaube, sie holen einen im Film sogar auch irgendwann mal ab, dann als dieses eine Hippie-Mädel mit ihm im Auto sitzt, dann sagt sie auch irgendwas über Vietnam kurz und dann wird man schon so ein bisschen auf, ich finde, diese Schiene gelenkt. Dass er so ein sehr faszinierender Typ ja gewesen sein soll, sehr charismatisch und so. Ich fand es schade, dass es nicht mehr vorkam, muss ich sagen, dass er nicht mehr vorkam. Du hast mich ja mal kurz angestoßen, er ist ja wohl einmal ganz kurz da gewesen. Da ist er mal durch die Hills gelaufen und war bei denen auf dem Grundstück und kam aber da nie wieder vor tatsächlich. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade eigentlich, dass sie ihn nicht mehr porträtiert haben. Ja, das Ich dachte eben, der kommt auf jeden Fall wieder am Ende fürs Finale und eben, da hat er diese Morde nicht begangen, aber vielleicht halt beauftragt. Ja, initiiert. Ja. Genau, aber ich hatte wirklich nicht mehr im Kopf, dass Sharon Tate jetzt da, also jetzt weiß ich es auch wieder, aber ich hatte nicht im Kopf, dass Margot Robbie da wahrscheinlich noch abgestochen wird am Ende. Ja. Aber darauf hast du wahrscheinlich gewartet. Ja, ich habe die ganze Zeit also das Komische ist so ein bisschen, seit Inglourious Basterds bin ich zwar auch insofern schon, wie man sagt, so geprimed bei Tarantino, oh, okay, das ist jetzt der Typ, der mittlerweile historische Themen aufgreift, aber sich nicht an die Historie hält. Das hat er in Glorious Bastards auch nicht gemacht. Und deswegen war das schon im Hinterkopf so ein bisschen, ah, wer weiß, was er mit der Story macht. Ja. Weil, ich meine, er will ja schon überraschen, der ist, glaube ich, schon... Klar, sonst wär's ja irgendwie nur... Eben. Und er ist ein Filmemacher, der eigentlich immer Filme macht, die irgendwo an einer bestimmten Stelle schockieren oder überraschen wollen. Und es wäre komisch, wenn er in diesem Film das in keinster Form will. Und vor allem habe ich die ganze Zeit gedacht, wofür haben wir diese anderen fiktiven Figuren dabei? Also irgendwie, es muss ja eine Rolle am Ende spielen, dass wir Rick Dalton die ganze Zeit begleiten und auch seinen Stuntman. Das muss da ja irgendwie mit reinspielen. Aber eben, ich war mir jetzt auch nicht sicher, dass er das jetzt historisch dann wieder abändert, was er jetzt wieder getan hat, indem er ja die Morde an Sharon Tate eben nicht passieren lässt und das alles abwendet, indem diese Hippie-Idioten ins falsche Haus rennen. Ins falsche Haus. Und auch bewusst, glaube ich, ne? Sie entscheiden sich ja wirklich für ihn. Ich weiß es nicht. Nee, ich habe dann im Nachhinein überlegt, die parken ja dort und vielleicht in dem Moment beraten sie sich noch, wie sie jetzt vorgehen und dann kommt er ja raus. Genau, und er pimmelt sie richtig an. Genau, und dadurch sind die dann getriggert und sagen, okay, jetzt bringen wir den Typen um, ja, dann sind sie so angepisst. Und ich meine ja auch, ja, wir bringen jetzt ein paar Picks um, also Charles Manson oder Charlie, wie sie ihn liebevoll nennen, der hat ja anscheinend tatsächlich Picks genannt, diese Reichen, die er da einer eben umbringen wollte. Deswegen dachten sie vielleicht einfach, ja, fangen wir halt mit denen an, das ist genauso gut und dann ins andere Haus gehen wir wann anders. Und ja, also das ist auch das, was, also wenn man das jetzt so historisch ein bisschen aufdröselt, vielleicht für Leute, die es immer noch jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden, Sharon Tate war eben diese Schauspielerin, die Frau von Roman Polanski damals und die wurde damals, sie war hochschwanger und wurde tatsächlich damals von drei Anhängern der Manson Family, wie sie sich selbst genannt haben, in ihrem Haus umgebracht, sie und auch noch mehrere Freunde von ihr, die an dem Abend anwesend waren, mit mehreren Messerstichen und Pistolenschüssen eben alle umgebracht und tatsächlich hat eine Anhängerin der Manson Family, die da dabei war, hat mit dem Blut von Sharon Tate an die Haustür Pick geschrieben damals und dann sind sie halt da abgehauen. Und die haben über einige Tage dann in diesem Zeitraum mehrere Leute auch umgebracht, aber das war also der bekannteste Mord oder der, eben weil es wirklich eine bekannte Persönlichkeit damals war. Und ja, genau, und das, Geschichte kennt man vielleicht oder kennt man vielleicht nicht. Ich kannte sie auch dadurch, dass ich ja manchmal eine morbide Faszination für Serienkiller habe und zumindest so Wikipedia-Artikel manchmal lese, einfach um zu wissen, was sind das für Leute. Eben, es läuft jetzt auch aktuell oder heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, kommt die neue Staffel von Mindhunter raus. Ich habe auch schon mal einen Podcast zur ersten Staffel gemacht, wo es darum geht, um die Anfänge des Profilings beim FBI und wie die eben sich dann mit Serienkillern unterhalten haben in ihren Zellen, und also die sie schon erwischt hatten, um eben was rauszukriegen über die Dynamik von Serienkillern. Und ich fand das immer ganz interessant und habe tatsächlich aufgrund von dieser Serie auch wieder einige Artikel gelesen und hatte eben auch gehört, oh, zweite Staffel, Charles Manson wird auch dort thematisiert werden. Das Verrückte, einfach mal so ein kleiner Joke, den ich mega witzig finde. Der Typ, der Charles Manson in diesem Film spielt, wie du sagst, kommt nur in einer einzigen Szene vor. Das ist derselbe Schauspieler, der Charles Manson jetzt auch in Mindhunter in der zweiten Staffel spielen wird. Das finde ich an sich schon mega absurd. Ja. Also keine Ahnung, ob das jetzt ein Cinematic Universe dann auch wird und das irgendwie zusammenhängen soll. Ich glaube nicht, aber also muss einem als Mensch auch was aussagen, ne? wenn man so gut darin ist, diesen psychotischen, rassistischen Serien, ja, er ist ja gar kein Serienkiller, das ist immer so komisch, wenn man ihn da so mit nennt. Er ist so ein Sektenführer, er ist ein Sektenanführer und er hat auch, glaube ich, immer bewusst darauf geachtet, bei den Morden selber nicht anwesend zu sein, aber sie haben ihn am Ende dafür drangekriegt, dass er halt das alles angezettelt hat und haben ihn dafür auch tatsächlich zum Tode verurteilt, was dann nicht ausgeführt wurde. Kalifornien hat die Todesstrafe rechtzeitig abgeschafft, in Anführungszeichen, und deswegen saß er bis 2017, hat er noch gelebt und ist dann gestorben. Und wurde auch nie begnadigt oder so und ist halt ein Hardcore-Rassist. Also er hat sich dann irgendwann, ich glaube, während seines Prozesses ein Hakenkreuz in die Stirn reingeritzt. Also wenn man Charles Manson googelt, der sieht auch richtig gruselig aus, der Typ. Und hatte eben damals diese Sekte, hat extrem viele weibliche Mitglieder gehabt. Ja, fast nur eigentlich. Eben, was auch ganz komisch war, er hat eigentlich immer von Frauen schlecht geredet. Sex-Sklavinnen haben die so für ihn, glaube ich. Und das, also, bis heute ist das ein stranger Mythos, weil man halt auch da nicht so viele objektive oder gut recherchierte Aussagen kriegt, weil man versteht bis heute nicht ganz, warum war das gerade bei Frauen scheinbar so beliebt, weil gerade Frauen von denen hat er schlecht geredet, Frauen sind nur die Dienstboten der Männer und so. Er hat auch eben, er wollte einen Rassenkrieg auslösen. Waren ja auch wohl sehr viele Drogen und Missbrauch da im Spiel. Ja, eben. Also sich das gefügig gemacht hat, also vor allem auch arme, nicht so gebildete Frauen hat er sich wohl da ans Land gezogen und ja, hat es ja auch eigentlich alles so genutzt, um durch diese Frauen auch an andere Männer ranzukommen, die auch Macht und Geld hatten. Ja. Also vielleicht war das auch die Idee dahinter, dass er halt die Frauen einfach nur benutzen kann, um das zu vergrößern. Also eben, für mich war das auch damals super faszinierend, deswegen lese ich dann manchmal solche Wikipedia-Artikel, einfach um zu verstehen, was da vorgefallen ist. Und ja, finde das eben immer ganz spannend und deswegen war ich aber bei diesem Film auch so geprimed, okay, Sharon Tate kommt vor, der Film spielt 69, in irgendeiner Form wird dieser Vorfall doch thematisiert werden. Ich habe ihm zwischendurch kurz vorgetraut, dass das nicht thematisiert, sondern dass der Film kurz vorher aufhört, bevor das alles passiert. Einfach so, just to fuck with you. Und der ganze Film ist ja ein bisschen, der Film trollt ja ein bisschen. Der Film verarscht ja den Zuschauer, oder zumindest in meinem Fazit das ein bisschen, dass der Film ganz bewusst mit unseren Erwartungen spielt und mit dem, was wir auch, oder was viele zumindest vielleicht auch erwarten, wenn sie Tarantino den Namen hören. Weil er ist halt bekannt für exzessive Gewalt in seinen Filmen, auch dafür, dass er das auch immer verteidigt, weil Leute ihn ja oft dafür kritisieren und sagen, was soll das und bist du ein Gewaltverherrlicher, und er immer sagt, nee, es ist halt eine Kunstform und er findet das halt im Film, ja, findet, hat das eine gewisse Ästhetik auch für ihn. Und hat er sich auch wieder ausgetobt bei dem Film. Genau, aber eben halt so super limitiert ganz am Ende, und ich glaube, das ist auch wieder für manche strange, weil man halt, oder ich mich da selber auch schuldig bekenne, man natürlich bei seinen Filmen denkt, naja gut, das wird schon zwischendurch mal knallen. Und er macht oft Filme über Gangster und sowas. Klar, ist in dem Fall nicht so, aber man denkt sich, gut, dadurch, dass es auf jeden Fall am Ende auf Kontakt mit Charles Manson hinausläuft, wird es wahrscheinlich blutig werden. Und tut's ja auch. Am Ende wird es ja wirklich völlig bizarr und völlig überdreht. Ich war so schockiert. Ja. Ich musste mir kurz die Augen zuhalten. Also aus Reflex, weil ich dachte, oh Gott, ich will da nicht hinschauen. Ja. Nee, am Ende wird es sehr grafisch. Und aber eben, gefühlt, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich auf die gefühlt 3-4 Minuten oder so dauert das Ganze. Ja. Also das ist wirklich super bisschen schnell länger, abgehandelt. Ja. Aber das sind wirklich quasi schon im Abspann fängt die Action dann an. Ja, also gefühlt schon. Also, gerade weil der Film so absurd lang ist mit 160 Minuten. Und einfach so anders plötzlich wird. Das fühlt sich an wie Teil 1 und Teil 2, der von irgendjemand anders gemacht wurde, weil er meint, jetzt brauchen wir Action. Ja, das ist auch so ein klarer Sprung in diesem Film. Deswegen fühlt sich das, glaube ich, auch so lang an, oder auch Manche Stellen fühlen sich im Nachhinein fast sinnlos an, weil er, es gibt irgendwann im Film, ich glaube so nach zwei Dritteln oder so würde ich schätzen, gibt es einfach so eine Einblendung 6 Monate später und dann springen wir einfach 6 Monate vor mit denselben Figuren, die wir bis dahin erlebt haben. Aber im Grunde, dann gibt es auch plötzlich einen Erzähler, der uns Sachen wieder erzählt und man könnte fast sagen, man könnte auch hier anfangen mit dem Film und der Film würde immer noch Sinn ergeben. Es würde reichen, dass man uns ja, diese Figuren vorstellt. Ja, aber die Figuren wären halt nicht so etabliert, wie wenn genau. du sie schon 2,5 Stunden auf großer Leinwand in ihrem Leben verfolgst. Ja, das ist, es sind aber die Kleinigkeiten, finde ich. Also ich finde, es ist schon okay. Also es ist zu rechtfertigen, dass er das gemacht hat. Einfach um so Kleinigkeiten dann wertschätzen zu können, wie am Ende. Also wenn die dann in das Haus einbrechen, da haben wir dann Brad Pitt, der gerade völlig high ist, weil er eine LSD-getauchte Zigarette geraucht hat und dann nicht mal weiß, passiert es jetzt wirklich oder nicht. Und er kriegt auch voll den Lachanfall, als der eine mit der Pistole auf ihn zielt, weil er sich denkt, hey, was geht jetzt eigentlich ab? Ja. Und zum Beispiel, dass er dann mit so einem Schnipser oder, glaube ich, genau, macht er. Das macht er, ja. Und sein Hund weiß, okay, er greift jetzt den Typ an und zerfetzt ihm irgendwie den Arm oder so. Und du denkst dir einfach, ja, okay, cool, trainierter Hund. Aber vorher ist einfach, ich glaube, 5 Minuten lang eine Szene, wie er dem Hund sein Essen zubereitet und ihn total drauf drillt, dass er nicht mal jaulen darf, weil sonst kriegt er kein Essen. Und dann macht das schon alles Sinn. Also es wird alles schön vorbereitet, finde ich. Eben, und das ist genau, du hast völlig recht. Und das sind auch Szenen, wo ich finde, da ist der Payoff da. Da habe ich wirklich das Gefühl, okay, es hat sich gelohnt vorher, diese 5 Minuten. So, ich habe verstanden, warum er das gemacht hat. Aber es gibt halt so, also das ist ein Stil, wo ich sage, ja, auch in der Länge. Lass das ruhig exzessiv, mach das super deutlich. Fütter ihn super deutlich. Ja, und die Figuren sind ja auch wirklich plastisch, muss man sagen, dadurch. Also Sharon Tate gar nicht, finde ich. Die ist tatsächlich nur so ein Engel, Sunshine, der durchs Bild schwebt eben. Und, also ich weiß nichts am Ende über sie. Sie ist einfach nur da. Und ja, ich weiß, dass sie ganz happy war und gern tanzen war und das war's. Ich weiß nichts über ihr. Ich fand's auch so schade, weil ich habe so viel Werbung für den Film gesehen, auch auf Instagram, 9gag und so. Und immer dieser typische Move, wie sie so tanzt, wie sie ihre Arme so zur Seite tut. Und kam der überhaupt im Film vor? Also ich meine, auf der Playboy-Villa, da hat sie dieses grauenvoll hässliche gelbe Outfit an, das nicht mal gut aussieht. Keine Ahnung, wer sich das verbrochen hat. Aber dass sie dann nicht mal ihren Signature-Move irgendwie so ganz gekonnt in Szene setzen, das fand ich super schade, weil ich habe da total drauf gewartet. Ja gut, das ist eben das Problem generell mit Werbematerial, was also es gibt auch eine Szene im Trailer, die gar nicht im Film vorkommt, wo Charles Manson, also als er mit seinem komischen Eiswagen oder was das ist, ich glaube, das ist ein alter Eiswagen, wo er da ins Valley fährt und dann winkt er, glaube ich, es gibt eine Szene im Trailer, zumindest sieht so aus, wo er Brad Pitt, der gerade auf dem Dach steht und diese Antenne fixt, wo er ihm so zuwinkt und die Szene ist nicht im Film. Er sieht die beiden interagieren nie miteinander. Mhm. Brad Pitt sieht ihn da mit seinem Auto stehen, aber das war's. Hast du das Auto gesehen? Also hast du darauf geachtet? Ich kann mich daran nicht erinnern. Wie meinst du das Auto gesehen? Also im Film jetzt. Also im Film ist das mit dem Eiswagen ja auch. Er kommt ja da angefahren und läuft doch dann übers Gelände von. Also er steht ja dann vorm Haus bei Sharon Tate und dann kommt ja dieser, ich glaube, Ex-Freund von Sharon Tate, mit dem sie immer noch befreundet ist, kommt ja raus und sagt, ja, die wohnen hier nicht mehr, diese Leute, die er sucht. Das ist diese Szene. Und da kommt er vor. Ich kann mich gar nicht an den Eiswagen erinnern. Und ich glaube, auf dem ich nehme an, dass es ein Eiswagen ist, irgendwie so, oder es könnte auch so ein UPS, ja, so ein UPS Paketbodenwagen, könnte schon auch sein. Irgendwie sowas, halt super abgeramst. Und eben, also man sieht auf jeden Fall auch im Trailer Szenen, die nicht im Film vorkommen dann, oder zumindest Momente. Es gibt auch ganze Figuren, die rausgeschnitten wurden. Also ich habe dann gelesen, es gibt einige bekannte Schauspieler auch. Tim Roth, ich überlege gerade, also hast du Reservoir Dogs hast du nicht gesehen, glaube ich, ne? Aber bei Pulp Fiction gibt es doch dieses eine Pärchen am Anfang, das das Restaurant ausrauben will. Und der Typ von den beiden Pärchen, der spielt auch immer wieder bei ihm mit, der spielt in Hateful Eight, spielt er einen von den Leuten. Eben in Reservoir Dogs spielt er Mr. Orange und also auch so ein Stammschauspieler von ihm, mit dem gibt es scheinbar Szenen, die sind komplett raus. Die ganze Figur existiert nicht mehr. Das ist komplett raus. Sich auch gefreut haben. Ja, oder hat sich gedacht, ja gut, bezahlt wurde er wahrscheinlich trotzdem deswegen. Aber ja, das ist, also bei dem Film generell hat man das Gefühl, dass der unglaublich viel gedreht hat. Noch viel zu lang geworden, dann dachte er sich. Ja, also ich glaube, eine erste Fassung des Films dauert über 4 Stunden, die ganz grob zusammengeschnitten wurde. Das ist dann was wie Hardcore-Fans. Ja, wo man sich auch fragt, gibt es noch mehr Inhalt? Also, oder gab es noch Wendungen, die das Ganze genommen hat? Oder. Weil am Ende ist es eben im Grunde einfach nur ein Tagebuch für 80% der Zeit. Einfach nur, hey, wie es wohl für diesen Schauspieler da läuft. Und er ist zwar fiktiv, aber er ist klar angelehnt an bekannte Schauspieler, die Tarantino gefeiert hat, die wir alle nicht kennen. Weil das sind alles so Leute, die waren halt kurzzeitig in den USA bekannt. Eben als Darsteller von irgendwelchen Western-Serien oder so. Und die alle sind so ein bisschen seine Inspiration für diesen Rick Dalton. Ich finde die Schauspieler alle gut. Also ich finde auch DiCaprio wieder. Er hat eine komische Rolle, aber ich finde, er spielt es super. Also vor allem, wenn du als Schauspieler einen Schauspieler spielst, der dann in der Szene, wo er schauspielert, seinen Text vergisst. Ja. Und also schon diese absurde Meta-Ebene, so wie spiele ich das als Schauspieler überhaupt noch? Aber also, ich muss sagen, dieses Cholerische, was er in fast jeder seiner Rollen irgendwie das hat, stimmt, ja. Das hat er auch wieder da gehabt. Ja, schon, das ist schon natürlich rübergebracht, aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach die Rolle, die er am besten kann. So. Ja. Wo er dann plötzlich völlig ausrastet, weil er jetzt eine Zeile vergessen hat und sich 10 Minuten mit sich selber schimpft, dass er jetzt aufhören muss zu saufen, weil er, also das hat irgendwie gepasst zu diesem, ich weiß nicht, auch zu Django Unchained, wo er auch so eine Rolle hatte, wo er völlig Rad ab hatte. Ja. Also er spielt schon immer Ähnliches. Aber was ich super interessant fand, war tatsächlich die Beziehung von den beiden, von Schauspieler und Stuntman, die auch mehrmals betont haben, dass sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Also kein Stück. Wir haben uns mal angeguckt und gesagt, was, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Die sehen beide gut aus, aber die sind völlig unterschiedlicher Typus eigentlich. So, aber gut, klar, also ich meine, klar, wenn du echte Stuntman siehst, die sehen auch eigentlich auch immer nicht so ähnlich. Die haben vielleicht eine ähnliche Kopfgröße oder so. Vielleicht war es aber auch so ein Joke für uns einfach. Eben. Das halt in der Welt sehen sie sich halt jetzt ähnlich. Ja. Aber ich fand das, also irgendwie war der Cliff ja schon so ein bisschen sein bester Freund auch. Ja. Am Ende sagen sie mehr als ein Bruder, weniger als eine Ehefrau oder irgendwie so. Genau. Aber halt auch sein Angestellter. Also er hat ihn irgendwie 8, 9 Jahre lang durchgefüttert, mehr oder weniger, dafür, dass er ein paar Mal Stuntman war, aber meistens halt Sachen macht, wie ihm seine Antenne reparieren. Genau, ein Mädchen für alles. Ja. Genau, einfach sein Fahrer sein, den nachts noch irgendwie nach Hause bringen und dann erst selber heimfährt, aber ihn am nächsten Tag wieder abholt, ohne dass er auch in seinem Haus schlafen könnte oder so. Ja, ein bisschen wie ein persönlicher Assistent für alles Mögliche, ja. Der auch selber kein Geld in der Tasche hat, aber dann den Parkplatzjungen bezahlt. Das fand ich auch super. Ja. Wie gerade Leonardo seinen Breakdown des Todes hat und oh mein Gott, ich bin so nicht mehr berühmt und holt sich bei ihm aus und er muss ihm jetzt auch noch den Parkplatz zahlen, obwohl sein Auto da steht. Ja. Und ich glaube, Cliff versucht aber auch sehr, diesen Schein zu wahren, wie er auch meinte, ja, nicht vor was Spaniern weinen oder Mexikanern, nicht vor Mexikanern darfst du nicht weinen. Heulen. Genau, und dann aber selber halt eigentlich, ja, also immer so tut, als hätte er auch diesen Glanz irgendwie, aber ihn eigentlich gar nicht hat. Ja. Mit dem Auto halt gerne rumfährt und so. Ja, aber auch so völlig zufrieden mit seinem Leben scheint. Also der führt ein ganz simples Leben scheinbar in diesem Film, wohnt in seinem Trailer. Eben zwischendurch sieht er irgendwo ein Hippie-Mädel am Straßenrad stehen und flirtet mit der. Und kommt damit halt eigentlich super klar, weil er sich einfach sagt, hey, es muss Rick gut gehen, weil solange Rick einen Job hat, habe ich auch einen Job, weil ich bin halt einfach dann bei ihm noch angestellt oder manchmal kriege ich auch dann Stuntman-Arbeit, auch wenn es irgendwie scheinbar dann seltener wird oder so. Aber auch so diese Randomness, also das habe ich auch so gar nicht verstanden im Nachhinein. Ich finde, er macht die Figuren eigentlich super plastisch, weil er ihnen so super viel Zeit gibt. Also Rick Dalton am Ende, obwohl er ja eine völlige Karikatur ist, auch wenn er an seinem Pool am Ende sitzt und eigentlich ein totaler Witzbold ist, aber ich denke mir so, ja, ich habe jetzt so viel Zeit mit ihm verbracht, ich verstehe jetzt trotzdem, wie der tickt und was der denkt. Und mit Brad Pitt ist es schon auch nicht ganz so krass, weil er halt an sich ein bisschen eine coolere Figur ist und nicht so viele emotionale Momente vielleicht hat. Aber ich finde, man mag ihn lieber. Ja, aber das Absurde ist ja, das Einzige, was wir jetzt in der Backstory kriegen, ist, er hat seine Frau umgebracht und ist damit durchgekommen. Ja, kannst du bitte nochmal kurz diesen, weil wir haben einen kurzen Flashback, aber ich habe irgendwie da nicht gerade geschnallt, dass es darum geht, dass das jetzt seine Frau ist. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Kannst du bitte nochmal kurz erklären, was darin vorkam, weil ich habe irgendwie den Dialog einfach nicht mehr im Kopf, den er damit, ich glaub, den sie hatte. Also man sieht ja nur, wie er auf dem Boot sitzt, auf einem kleinen mit seiner Frau und ich glaube, er zieht gerade sein Taucherzeug an, er will gerade tauchen gehen und ich kenne mich jetzt auch nicht aus, ich glaube, er hat sowas wie eine Harpune in der Hand, die du so ausschießen kannst, irgendwie sowas. Okay, das war das. Das ist, glaube ich, ich habe auf seine hässliche Taucherbrille geachtet, die einfach nur so ein kreisrundes, ich war total fasziniert, deswegen habe ich das nicht gesehen und dann, sie schimpft die ganze Zeit über irgendwas und ich dachte erst, die spricht mit einer Freundin oder so, aber anscheinend doch mit ihm, aber das habe ich irgendwie, und dann plötzlich wird der Bildschirm schwarz. Was aber auch eine geniale, also das finde ich zum Beispiel eine Szene, wo man sieht, wie genial Tarantino sein kann. Es ist eine super kleine Szene. Wir haben kein Setup dafür, also wir wissen nicht, wie seine Ehe wirklich war. Diese Frau sehen wir nie vorher, er erzählt auch nie von ihr, sondern wir sehen sie nur in diesen 10 Sekunden, 15 Sekunden. Sie geht einem sofort auf den Sack, klar, sie schimpft sofort nur rum. Ja, ich will jetzt streiten, du hast da keine Lust auf streiten oder was. Also sofort so Klischee anstrengend. Und er geht auch nicht auf sie ein und durch dieses. Er spricht kein Wort. Genau. Und du hast sofort ein Bild von dieser Beziehung. So, sie hat ein Problem mit ihm, er geht nicht mal darauf ein und du hast sofort so 15 Situationen, wo du denkst, ja gut, das kann nicht gut gehen. Und ich finde das, ich habe kurz Angst, dass er. Ich habe auch kurz gezuckt, weil ich mir dachte, oh, jetzt wird es gleich ganz eklig, ganz brutal. Und dann macht das nicht. Und das finde ich ganz cool, dass er da dann sich auch weiterentwickelt und sagt, oh nee, ich brauche das gar nicht zeigen, ihr wisst genau, was jetzt passiert. Denn so wie die Kamera dann steht, sie steht vor ihm plötzlich auf dem Boot und quatscht ihn an und er sitzt so. Er resigniert da mit seiner Taucherbrille und hat aber halt so diese Armbrust oder was das ist, keine Ahnung, diese Harpunenschussgerät, hat er halt so auf seinem Knie liegen und das zeigt aber genau in ihre Richtung. Und du denkst dir, er muss jetzt nur den Trigger ziehen und das Ding schießt sie tot. Und du denkst, es kommt jetzt gleich und zack, schwarz, Rückblick ist beendet. Ja. Und ich war nicht sicher, ob ich geblinzelt habe. Ja. Und es wird auch nie wieder, also es wird mehrmals angesprochen im Film. Es wird halt angesprochen, dass man nicht weiß, ob er sie getötet hat. Nee, alle sagen immer, der hat seine Frau umgebracht und er ist damit durchgekommen. Also es wird tatsächlich, sein Ruf ist scheinbar, er ist auf jeden Fall ein Frauenmörder. Man sagt es, aber es ist nicht bewiesen. Deswegen genau, ist er, also es gibt ja, kein offizielles Ding. Wir sehen ja auch nie, ob er es wirklich getan hat. Die Szene ist nur sehr, deutet darauf hin, dass er es wirklich getan hat. So wie es halt allen damit geht, denke ich mal. Und er wird aber trotzdem nicht als unsympath geframed im Film ansonsten. Das ist so eine random Info, hey, er ist ein Frauenmörder. Aber ansonsten ist er eigentlich netter. Eben, er ist ja auch mit Rick super verständnisvoll und ruhig und geduldig und hilft ihm auch, wo er kann und ist auch an sich zu anderen Menschen, zu diesem Hippie-Mädchen. Er ist ja zu allen Menschen nett, wie ihr seht. Außer Bruce Lee, klar, da gibt es nochmal ein bisschen Beef. Aber auch da kann man ihn nachvollziehen, weil Bruce Lee ist ein riesen Arschloch in der Szene und führt sich auf. Und auch da kann man sagen, ja gut, kann ich verstehen, dass du da jetzt irgendwie keinen Bock drauf hast auf diesen Idioten, der sich aufspielt. Und dass ihm halt einen reinhaust. Eben, und trotzdem. Ja, aber das ich finde, da spielt er sich auch total auf, weil er sollte ja eigentlich schon nicht als Stuntman dort arbeiten, weil die Frau vom Regisseur oder was es da war, vom Stunt-Koordinator, die sagt eben, sie mag ihn nicht, weil sie sicher ist, er hätte seine Frau umgebracht, deswegen möchte sie nicht, dass er da arbeitet. Und dann kriegt er aber doch den Job und dann verprügelt er eben Bruce Lee und wirft ihn in das Auto von der Frau. Und also ich meine, er ist so ein richtiger Penner eigentlich, oder? Also ihn juckt es gar nicht. Er ist wirklich die Definition von einem Penner, glaube ich. Weil er hängt einfach nur rum. Er sieht halt leider gut aus so. So, das ist, glaube ich, so seine Situation. Deswegen kommt er mit dem ganzen Zeug durch. Und er wird auch halt gefeuert, aber er muss auch nicht das Auto zahlen oder so. Was ein richtig schöner, was war das? Ja, irgendwie so ein Cadillac war das, keine Ahnung. Nee, auch diese Scheiß-Egal-Einstellung zu allem irgendwie so. Er macht halt seinen Job für DiCaprio, macht halt den ganzen Schmarrn. Und ansonsten, also wirklich die Definition von I don't give a fuck about anything. So, er rennt durch die Gegend, dann geht er so zu dieser, auch auf der Ranch, so, wo man schon merkt, okay, ihm ist jetzt wichtig zu wissen, was da los ist. Und er will jetzt wissen, wo der Ranchbesitzer ist, weil er schon so ahnt, irgendwas läuft da nicht ganz koscher. Aber letzten Endes fährt er dann auch wieder und verfolgt das auch nie weiter, diese Geschichte. Ich dachte, jetzt eskaliert es völlig, weil er fährt mit dem Hippie-Mädchen auf diese Ranch und da sind die ganzen anderen Hippies, die wohl die Manson-Family sind, wird aber dann auch nicht mehr klar gesagt oder so. Also der Name fällt dann nicht mehr. Und dann will er den Georgie unbedingt sehen und alle sagen so, nee, du kannst jetzt nicht zu dem und du denkst, oh Gott, was ist mit dem? Haben die den unter Drogen gesetzt oder ist er tot und liegt da? Weil er besteht ja dann drauf, geht auch in das Zimmer und ich dachte, nee, der liegt jetzt da und ist völlig verwest oder so, keine Ahnung. Ich dachte auch. Und dann ist er da halt einfach nur echt voll alt und müde und nichts passiert, einfach gar nichts. Und das spiegelt sehr gut den ganzen Film wieder, finde ich so. Auf jeden Fall die ersten 80%. Ja, vor allem in der Szene, finde ich, baut er ja echt bewusst Stimmung auf. Also die Musik ändert sich durch die Art, wie die Kameraeinstellungen sind auch wirklich so eindeutig, er begibt sich jetzt hier in Gefahr, so immer mehr Hippies umzingeln ihn und es ist so klar, okay, also ich habe auch gedacht, dass Brad Pitt jetzt stirbt, ich dachte, okay, den erwischt es jetzt und Rick muss dann rausfinden, was mit ihm passiert ist überhaupt. Habe ich dir eh schon gesagt, ja, ich dachte so, erst war ich ein bisschen aufgeregt, aber dann dachte ich mir, ja, wenn er stirbt, ist eigentlich egal, weil er ist auch, er ist eine blöde Figur eigentlich und die sind irgendwie auch die Bösen, also einfach mal sehen, was passiert. Ja, aber man findet ihn ja schon, also charismatisch ist er. Ja, aber er ist doch dumm, also gehst doch nicht alleine rein, wenn da so 30 Hippies um dich rumstehen und sagen, nein, du tust es jetzt nicht und dann holen die ja noch den anderen, den mit seinem Pferd, der richtig gut reiten kann. Das waren übrigens sehr coole Szenen, finde ich, wie er da auf seinem Pferd geritten ist. Also kameratechnisch, der Film sieht auch toll aus, es ist ja 35mm gedreht, wie fast alles von Tarantino und also optisch ist der Film wunderschön. Also ich glaube, man macht sich das immer nicht so bewusst, weil man das heute so ein bisschen gewohnt ist durch Color Grading, dass alles geil aussieht, aber der Film ist eben und auch dieses, wenn er mit seinem Pferd da angeritten kommt und die Kamera, ich weiß nicht, wie viel Schienen die für den Dolly gelegt haben. So, ja. Oder ob es ein Kran auf einem Auto ist, aber das sind wirklich tolle, auch lange Szenen oft. Also auch so dieses, wenn DiCaprio Schauspieler hat, sind immer sehr lange Takes, wo die Kamera um ihn rumwandert und also technisch ist der Film wunderschön, also was auch zu erwarten ist bei Tarantino, das ist schon ein Meister seiner Klasse und er kann das wirklich gut. Und eben, und das Einzige, was ihm eigentlich immer aufstößt, ist, okay, alles sieht gut aus, die Figuren sind auch an sich jetzt schon nicht uninteressant. Das ist jetzt nicht so, dass Rick Dalton, dass wir keinen Bock auf den haben, aber wir wollen halt, dass er was erlebt, mehr als nur sein Hollywood-Life. Wir wollen halt, dass irgendwas Außergewöhnliches passiert. Und alles, was passiert, scheint so ein bisschen im Rahmen zu sein, scheint nicht außergewöhnlich zu sein. Das Außergewöhnlichste ist scheinbar, dass eben das mit Bruce Lee, dass sich... Aber es ist ja auch Cliff passiert. Genau. Obwohl, da ist auch die erste Gewaltszene tatsächlich, das habe ich total vergessen, auch auf dem Hof dann, als er wieder rauskommt und die seinen Reifen aufgestochen haben. Ja. Und dann verprügelt er den ja schon mehr als nötig, also eben sehr, sehr grafisch und sehr explizit, aber auch so dieses... Der ist auch so ruhig bei der Stelle. Es ist jetzt nicht so, dass er... Er wird nicht aufbrausen. Er ist schon der coole Typ halt, genau, einfach. Für ihn ist ja klar, ich verhau dich jetzt, bis du meinen Reifen wechselst. Genau. Und eben auch diese, er ist ja immer noch in dieser Gefahrensituation, da sind ja ein Haufen Leute, klar sind das meiste Frauen, aber wenn die alle mit Messern auf ihn losgehen, irgendwann ist er dann durch. Das war nicht eben, er verhält sich einfach ein bisschen blöd an der Stelle. Er hat halt irgendwie schon wieder Glück, dass er aus der Situation rauskommt, ohne dass irgendwas passiert. Ja. Ich also dachte auch noch später, dass die ihm halt irgendwo auflauern oder so dann, weil... Ja, und spätestens am Ende, wenn sie wirklich vor ihm stehen, denkst du dir... Aber dann ist, das ist auch wieder sowas, im Nachhinein ist dir klar, warum der so cool ist. Weil er ja wirklich alles unter Kontrolle hat. Selbst auch noch auf LSD macht er drei fertig. Leute fertig. Das ist einfach völlig bedeutungslos auch am Ende, dass die da stehen. So, er hat seinen Hund und er hat eine Dose Hundefutter in der Hand und das reicht und fertig. Ja. Und das ist halt das ist wahrscheinlich in diese Figur auch eingebrannt, dass er zwar ein Slacker ist und nicht so viel auf die Reihe kriegt, aber es kommt ihm keiner durch damit. Eben, er kommt damit durch mit seiner Art und ja, so Sunnyboy irgendwie. Ja, absolut. Die Definition von so einem Sunnyboy, der halt einmal durch die Gegend fährt und gut aussieht und ja, und eben sein Leben so verchillt da irgendwie. Und ja, eben auf der anderen Seite DiCaprio, der halt völlig, der hat einfach einen Zusammenbruch und er hat eigentlich eine Midlife-Crisis, wie auch immer man das nennen will. Ja, und er hat keinen Erfolg mehr, zumindest nach dem Standard, den er selber für Erfolg sieht. Und das macht den Film ja so abstrus. Er hat sich irgendwann da so mit abgefunden, wie sein neues Leben jetzt ist. Er macht ja dann Italo-Western und findet es nicht so geil, aber wird schon mittelmäßig erfolgreich damit, kriegt eine neue Frau in Italien, also du weißt, was ich meine. So. Es ist genau etabliert, also er sitzt einfach nach 6 Monaten im Flugzeug und hat eine Frau dabei. Hat dann eine Frau dabei. So, okay, auf 6 Monate geheiratet und kennengelernt. Und dann sagt er halt seinem 9 Jahre langen Begleiter, ja, sorry, ich kann dich nicht mehr bezahlen, weil ich habe jetzt eine Frau. Ja, und wir verkleinern uns, aber eben, wo man merkt, okay, er steigt wirklich langsam ab, er muss jetzt umziehen, er muss sein Geld jetzt auch ein bisschen wirtschaften, er kann jetzt dann nicht mehr ins Aus und Braus leben. Ja, wer hat sich so, finde ich halt, mit dieser Situation so abgefunden und sagt jetzt, okay, ich chill jetzt so mein Leben, das geht, läuft jetzt so dahin. Und dann eben, Cliff ist in seinem Haus, während die da kommen und die alle umbringen wollen. Und er verschläft einfach die ganze Szene in seinem Pool. Er chillt mit Kopfhörern auf so einer fetten Luftmatratze, so ein Sessel, und kriegt einfach absolut Niente mit. Und erst ganz am Ende wird er so völlig überrascht davon, dass die ganze Situation da drin so eskaliert ist. Seine Frau wurde mittlerweile bedroht. 2 Leute sind ungefähr komplett blutig geschlagen. Yeah. Und er chillt da draußen einfach und bekommt absolut nichts mit. Und am Ende wird er so von der Polizei befragt und schildert dann die ganze Geschichte, obwohl er einfach nicht dabei war. Ja. Nee, also, aber das fand ich halt wiederum cool, dass er halt, er ist einfach, am Ende ist er überhaupt nicht der Held der Geschichte. Nein, er ist so die Hauptfigur, aber. Aber das fand ich super sympathisch, muss ich sagen. Das ist einfach irgendwie süß, dass er dann so, oh ja, ich bin so schockiert von allem. Ich hab's gar nicht gemerkt. Nee, aber auch dieses völlig, also die Gewalt ist halt auch so unverhältnismäßig am Ende. Das ist unverhältnismäßig. Ja gut, im Rahmen, wenn dich jemand angreift und du dein Leben fürchtest, ist alles erlaubt. Aber es ist halt sehr exzessiv. Also so. Er hört halt gar nicht auf einfach. Als Brad Pitt diese Frau zu Brei schlägt, mit ihrem eigenen Kopf an diversen Möbel und am Telefonhalter und du siehst, ihr Kopf ist eh schon nur noch so zermanscht und dann macht einfach weiter. Aber das erklärt sich, finde ich, schon dadurch, dass er halt gerade völlig einen Trip schiebt, weil er halt diese ganze LSD-Zigarette geraucht hat und ja auch gar nicht mehr wahrnimmt, was jetzt echt ist und was nicht und wahrscheinlich auch kein Verhältnis dazu hat und denkt sich, wuhu, yeah, Blutrausch. Und das halt gar nicht mehr schnallt alles. Und sein Hund ja auch wieder auf die andere hetzt, die eigentlich schon völlig am Ende ist. Ja, und dann halt DiCaprio, der dann denkt, ja gut, oh scheiße, jetzt ist eine verrückte crazy Bitch in meinem Pool, die mit der Knarre rumschießt. Genau, die ist durch die Scheibe gekracht und im Pool gelandet. Ich geh mal in meinen Schuppen und hol den Flammenwerfer, den ich aus irgendeinem Grund von meinem Filmset aufgehoben habe. Und ich bring die einfach mit dem Flammenwerfer um. So ja, die menschlichste, logischste Reaktion, die man haben kann, oder? Ja, aber das passt so zu dieser Figur, oder? Ja, der so genau, das ist völligen halt das. Realitätsfern einfach ist. Ja, er hat das einfach etabliert vorher. Was mache ich jetzt? Ich hole meinen Flammenwerfer aus dem Schuppen und brenne meinen ganzen Pool ab irgendwie. Nee, und eben, wirklich, wie du sagst, es ist etabliert, er ist so weltfremd, auch wie er, wo wir auch sehen, wo er das mit dem Flammenwerfer übt und dann halt so ja, zu ein sehen. Kleinkind. Hey, du, das ist zu heiß, können wir was mit der Hitze machen? Rick, es ist ein Flammenwerfer. So. Ja, also mit der Hitze werden wir das nicht besser hinkriegen. So. Und ja, eben, also das finde ich ist schon super gelungen, dass diese beiden Figuren, also dass Brad Pitt und DiCaprio als Cliff Booth und als Rick Dalton, das sind schon echte Charaktere am Ende. So. Also ich habe wirklich ein Gefühl für die gekriegt und alles, was sie tun, ist für mich dann auch so nachvollziehbar oder also nachvollziehbar, auch wenn es völlig absurd ist. Auch so dieses, klar, es ist ein Flammenwerfer völlig abstrus, aber ich habe jetzt 2 Stunden mit diesem Typen verbracht. Ich weiß jetzt, wie der tickt. Das ist was er tun würde. Genau, das würde zu ihm passen. Und das, finde ich, ist ihm toll gelungen. Das Problem, was ich auch vorher angesprochen habe, ist halt, dass ich finde, es gibt halt Stellen, wo er dann nicht Also er etabliert das lange, eben zum Beispiel durch diese vielen Filmausschnitte aus Rick Daltons Karriere, die an einem gewissen Punkt immer auch Sinn machen, wo man sagt, okay, hier, das macht dann auch mal ihn als Figur greifbarer, aber nicht alle davon. Und manche sind einfach nur da, wo man das Gefühl hat, er hat die halt gedreht und er fand das halt irgendwie auch cool, da so einen fake alten Western zu drehen und einen fake alten Anti-Nazi-Film und was nicht alles. Aber am gewissen Punkt, manche davon sind einfach, die Szenen sind absurd lang manchmal. Also eben, er hat auch da gar kein Gefühl für Pacing, wie man sagt, also so für okay, die Handlung sollte sich langsam zuspitzen oder sollte sich steigern. Nee, so manchmal haben wir einen Rückblick und dann dauert der Rückblick dauert 5 bis 10 Minuten. Das sind einfach so verschiedene Sequenzen, die so völlig wahllos eigentlich aneinander, ich finde, das könnte auch in jeder beliebigen Reihenfolge alles gezeigt werden. Genau, das habe ich auch auf den Eindruck. Also ob ich jetzt einen Western-Ausschnitt sehe oder den Ausschnitt aus dem Nazi-Film, ist egal, hättest du auch vertauschen können. So, ich habe nicht den Eindruck, dass die Reihenfolge irgendwie die Geschichte da bestimmt, sondern es ist einfach völlig beliebig. Und eben wenn es davon noch so viel mehr Material gibt, dass die ursprüngliche Fassung 4 Stunden lang ist, dann hat er eben, und er ganze Figuren rausgeschnitten hat, dann habe ich schon den Eindruck, dass er da irgendwie ja sehr experimentierfreudig war. Und der Film fühlt sich dann teilweise wirklich experimentell an, dadurch, dass er nicht keine klare Struktur hat, keine klare Handlung im Sinne von, okay, Figur A hat Problem B und Lösung C muss er finden, sondern es ist einfach so. Es gibt schon diese Randnotiz, wie er, glaube ich, ganz am Anfang mal sagt, hey, mein Nachbar ist jetzt Polanski. Eine richtige Poolparty. Für den und dann, genau, einmal treffen, dann wär's und dann bin ich groß dabei. Und am Ende passiert das ja auch. Also ich finde, das ist schon cool. Also er spannt schon einen Bogen, aber dazwischen ist so viel Material, was du wegschneiden kannst, wo du den Eindruck hast, okay, das braucht's nicht. Und vor allem, was ich mir wirklich mehrmals im Film dachte, und das ist für mich halt kein gutes Zeichen, wenn ich mir mehrmals zwischendurch denke, oh, wie muss sich das anfühlen, das ein zweites Mal zu sehen? Wenn du halt dann vor allem, weißt, beim ersten Mal ist zumindest noch so dieses, ja, ich weiß ja nicht, wo es hingeht und es ist neu und ich kenne es noch nicht. Aber ich könnte mir das halt nicht ein zweites Mal anschauen, diese Szenen. So, da würde ich halt dann echt vorspulen, glaube ich, an manchen Stellen. Ja. Denk, okay. Wenn er dann minutenlang irgendwelche Ausschnitte zeigt aus dem Western, den er mal gemacht hat. Ja. So, wie hieß, ich weiß nicht, irgendwie Bounty Law. Kam dann immer diese Fernsehwerbung und dann so, keine Ahnung, 3 Minuten lang Ausschnitte aus Bounty Law und es sind immer das Gleiche. Ja, hier ist irgendwie ein, den ich für Kopfgeld abgebe. Okay, cool. Nächste Szene. Hier ist irgendwen, den ich für Kopfgeld abgebe. Ja. Und du denkst dir so, okay, schauen wir jetzt Bounty Law oder schauen wir Once Upon a Time? Wo du irgendwie das Gefühl hast, er verliert sich völlig in seiner fiktiven Geschichte da noch. Und es wäre noch eine Sache, wenn er jetzt nur Bounty Law gewesen wäre. Aber danach kommt halt dann nochmal dieser andere Western, wo er, klar, wo er sich als Figur weiterentwickelt, in seinem Trailer auch, wo er diesen Zusammenbruch hat und wo er auch gar nicht versteht, als der Regisseur sagt, ja, ich will, dass du anders aussiehst. Ja. Und das ist was. Aber was dann erkennt man mich doch nicht. Genau, und was man sich vielleicht nicht bewusst macht heute als Schauspieler, aber das war ja früher wirklich mit denen so. Die sahen immer gleich aus. So, das war auch völlig normal. Auch in jeder Rolle, in der wir ihn sehen, in diesem FBI dann auch, ist es immer einfach nur er. Er hat einen anderen Anzug an oder so, aber es ist einfach derselbe Dude. Man macht ihn nicht groß zurecht oder so, sondern es ist eher so seine Marke. Er muss wiedererkannt werden. So, hey, seine Frisur muss auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, damit man weiß, ja, das ist Rick Dalton. Ja. Was man heute nicht mehr macht. Heute sind es völlig normal, dass ein Schauspieler, keine Ahnung, Christian Bale, sich halt fett frisst für die eine Rolle und die andere dünn ist. Aber das, und genau diese Transformation ist das Schauspielgewerbe. Das stimmt. Und ich finde, das hat man auch voll schön gesehen, weil den Film, wo Margot Robbie, die war ja auch eine Schauspielerin und die geht ja auch einmal ins Kino, um einen Film zu sehen, wo sie selbst mitspielt. Und dann sagt sie, ich bin in dem Film an der Kasse und die Frau sagt, wer sind Sie denn? Weil sie nicht erkennt, weil sie eben schon diese Transformation, oder ich weiß nicht, ist es jetzt älter oder neuer als das, was ich glaube, sie ist ja einfach noch nicht so bekannt. So. Ja, aber sie sah auch völlig anders aus. Sie hatte ja braune Haare, sie hatte ein Kopftuch und so an. Im Film meinst du jetzt? Im Film. Ja, im Film ist auch nicht Margot Robbie. Es ist tatsächlich die echte Sharon Tate, diese Ausschnitte. Okay. Das hat Tarantino tatsächlich gemacht. Er wollte irgendwie, er fand es, glaube ich, einfach schön, hat er in einem Interview gesagt, dass die echte Sharon Tate mal wieder zu sehen ist und die Leute dann über die echte Sharon Tate und über die Komödie, in der sie mitspielt, darüber nochmal lachen können. Und okay, das finde ich ziemlich cool. Aber ja, finde ich auch eine schöne Idee. Da fand ich es halt lustig, dass er sagt, hey, aber dann erkennt man mich nicht. Und sie findet es total cool, dass sie in einem Kino sitzen kann und mit den anderen Leuten ihren eigenen Film schaut und einfach so mitlachen kann, weil keiner weiß, dass sie jetzt da sitzt. Ja. Das war schon ein Kontrast. Und ich finde auch, das hat auch schon so ein, ich bin bei dir, dass es sehr anstrengend war, dass wir diese ganzen Cowboy-Film-Szenen gesehen haben. Aber es hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen vermittelt, wie das als Schauspieler da sein muss, in dieser Film-Scheinwelt zu leben, wo du so viele Rollen gleichzeitig bist, wo du dann irgendwann gar nicht mehr so ganz unterscheidest, wahrscheinlich dieser Film, jener Film, die Realität. Und du lebst quasi am Filmset. Also diese ganze Stadt sieht ja, also jede Ecke ist ja eine andere Welt sozusagen. Und das fand ich eigentlich schon wieder ganz cool, dass man also da selber so ein bisschen verwirrt wurde durch diese ganzen ähnlichen Szenen, die aber alle irgendwie was anderes erzählen wollten. Nee, da hast du auch recht. Es ist auch ein bisschen schwierig, im Nachhinein zu sagen, was hätte man weggeschnitten. Ich glaube, ich hätte manche Sachen einfach nur kürzer gehalten. Zum Beispiel, ich finde die Szene auch mit diesem Mädchen super gut. Also dieses Kind ist 8 Jahre oder 9 Jahre alt. Toll geschauspielert auch. Ja. Also neben einem DiCaprio da so gut auszusehen schauspielerisch. Und die Szene hat für mich Daseinsberechtigung und das hat einen Sinn, dass er mit diesem Mädchen redet. Und er durch dieses Mädchen, was im Grunde eine kleine Meryl Streep ist, die ihm erklärt, was es heißt, Schauspieler zu sein. Er hat das noch nicht begriffen bis zu dem Zeitpunkt. Eben, bis zu dem Zeitpunkt denkt er sich nur, oh Mann, jetzt sehe ich aus wie ein Hippie und man erkennt mich ja gar nicht. Das ist doch nicht gut für meine Karriere, wenn man mich nicht mehr erkennt. Und er durch dieses Mädchen plötzlich lernt, hey, ich kann noch viel besser sein als Schauspieler. Ich kann noch viel mehr geben. Und er ist ja dann auch in diesem Film scheinbar sehr gut. Der Regisseur ist völlig begeistert von ihm. Aber eben, es ist so unfassbar lang. Es ist wirklich so an einem Punkt, wo ich mir denke, okay, hat es eine Relevanz, wie lange sie am Anfang, also bevor er sich überhaupt hinsetzt, reden sie ja schon eine Zeit lang. Das sind mindestens 5 Minuten auch wieder. Das ist wirklich eine lange Szene. Und dann auch die Szene, wo er mit ihr schauspielert, ist nochmal sehr lange. Und dann hat er diese andere Szene mit dem Hauptdarsteller, mit dem James Stacy, Timothy Olyphant spielt den. Ich glaube, wir haben über den mal gesprochen. Oder ich habe mit Chiara über den gesprochen. Das ist nämlich ein Schauspieler, den ich sehr, sehr, sehr gern mag, der fast nur in Scheiß zu sehen ist. Und ich liebe den aber in Interviews. Also ich weiß nicht, ich kann jedem nur im Film Timothy Olyphant bei Conan O'Brien. Das ist ein richtiger Slacker, dieser Schauspieler. Und ich liebe den. Der ist so witzig und so weird. Ich weiß nicht, Santa Clarita Diet? Kennst du vielleicht auf Netflix? Ja. Da spielt er ja den Mann von Drew Barrymore. Und ich mag den Schauspieler mega gern. Und der spielt ja hier auch eine kleine Rolle. Und aber auch die Szene, die er mit ihm zusammen hat, wo sie an diesem Tisch sitzen und an der Bar stehen. Und es dauert ewig. So, wir haben manchmal das Gefühl, als jetzt sagt gleich jemand Cut. Nö, wir sehen jetzt einfach fertig zusammengestellt 5 Minuten dieses Films, wie es am Ende aussehen wird. Ja, aber plötzlich vergisst er seinen Text und wir sind völlig rausgerissen. Das fand ich richtig gut. Das hat mich kalt erwischt. Und ich so, nein, ich will wissen, wie es weitergeht. Nee, das ist ja das. Das ist das Ärgerliche. Ich finde es auch super gut. Mhm. Ich weiß nur nicht, ich könnte nicht eine konkrete Stelle nennen, aber manche dieser Szenen sind mir dann too much. Und ich mir denke, okay, ich habe jetzt verstanden, wie er ist und ich verstehe auch, dass er in der Szene zum Beispiel, die ist wichtig, weil er verändert sich als Mensch da gerade. Ja. Aber mach es ein bisschen enger. Also zum Beispiel die Szene, die ich nicht brauche, ist, wo dieser selbe Darsteller, der James Stacy dann, der ist ja mit ihm mal draußen vorm Set und quatscht mit ihm, ob er nicht, du hättest doch fast die Rolle da von Steve McQueen in diesem einen Film bekommen. Ja, habe ich aber dann doch nicht. Und die dauert wirklich lang auch wieder. Und zwischendurch schneidet er auch. Das ist ja so witzig, dass er so offensichtlich schneidet und dann so wirklich so Sprünge plötzlich, er macht wirklich Jump-Cuts innerhalb dieses Dialoges. Wo ich dann den Eindruck, okay, also du willst jetzt hier schon irgendwie das kurz halten oder keine Ahnung, was du machen willst, aber am Ende, die Szene braucht es für mich natürlich gar nicht. Also die hat für mich nicht den Charakter weiter ausgebaut und manche sind dann schon wieder gut und brauchen diese Länge. Also ich finde, es zeigt halt, wie er sich versucht zu rechtfertigen, das, was er macht irgendwie. Ja. Warum er jetzt hier den Bösewicht spielen muss und warum er nicht jetzt die Hauptrolle in diesem anderen Film hat und dass der andere vielleicht auch ein bisschen drauf rumreitet natürlich. Ja. Also das, finde ich, zeigt schon wieder so ein bisschen dieses Hollywood-Leben. Ja, also Sachen, oder oh Gott, diese Szene in der Playboy-Villa, wenn du dich erinnerst, wo der Steve McQueen, das ist dieser andere, gespielt von, oh, wie heißt denn der nochmal? Das ist ein ganz, auch bekannter Schauspieler. In Homeland kennen die meisten den als Hauptdarsteller, so ein Rothaariger. Ich habe jetzt gerade den Namen von ihm vergessen, wie er heißt. Der spielt auf jeden Fall einen jungen Steve McQueen in diesem Film. Und der erklärt dann einer anderen Frau, wer Sharon Tate ist und das ist ihr Ex-Freund und sie ist jetzt mit dem anderen verheiratet. Und im Nachhinein denke ich mir so, also einerseits setzt der Film von mir voraus, dass ich historisch ein bisschen weiß, wer Sharon Tate ist, weil deswegen ist dann dieses Ende erst so griffig, weil er völlig die Erwartungen unterwandert, die wir vielleicht haben. Ja. Aber an der Stelle kaut er uns komplett vor, wer Sharon Tate ist plötzlich und sagt uns, ja, und das ist ihr Ex-Mann und so. Ja, ich dachte, das hat für mich am Ende keine Relevanz. Ja, ich dachte, es passiert noch was, dass die Typen vielleicht irgendwie noch, weiß nicht, sich um sie streiten. Voll. Oder dass er, weil er sagt ja auch, ja, der Mann, der Ex-Freund, der wartet nur darauf, dass der Mann es verkackt, damit er sie dann wieder quasi mit offenen Armen empfangen kann. Und ich dachte, okay, das ist es. Ja. Irgendwas passiert da noch und nix. Es führt halt nirgends hin. Und das sind so Stellen, die mich dann im Nachhinein echt langweilen, weil ich mir denke, also die ganze Figur von Steve McQueen hätte ich nicht sehen müssen. Ja. So, ich brauche den gar nicht in diesem Film. Den hätte man rausschneiden können. Ja, komplett. Aber ich fand die Party-Szenen cool, muss ich sagen. Weil man hat so wenig von ihr gesehen. Deswegen fand ich das ganz schön. Aber weißt du das zufällig, ob sie da irgendeinen Bezug zu hatte? Zu tatsächlich dem Playboy, der Playboy-Villa? Weil sie kannte ja auch irgendwie so alle Mädels da. Achso, aber ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, wenn wir von Playboy-Villa reden, denken viele, ah, okay, da ist man wahrscheinlich ein ganz verruchter Mensch, wenn man dann da auch mal Gast war. Nee, die Zeit da war es total, in den USA gewesen. Dass, wenn du hip und cool warst, das warst du halt auch mal bei der Playboy-Villa eingeladen. Und sie war ja nicht irgendwie in Funktion von, also ich glaube auch nicht, dass sie für den Playboy abgelichtet wurde. Vielleicht auch schon, das mag man mich gern korrigieren, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das war nicht der Grund, warum sie dann da eingeladen ist, sondern einfach junge, hippe Schicke Menschen Party, ja. treffen sich halt aber auch mal bei der Playboy-Villa, wenn da eine Party läuft. Hugh Hefner kommt, das ist so weird. Aber Hugh Hefner der kommt war gar nicht vor, da, ja. Aber Steve McQueen kommt vor. Also, hey, ich verstehe das auch manchmal einfach nicht, was er für Entscheidungen an der Stelle trifft. Und so gibt es halt ein paar Stellen, wo ich sage, da vielleicht, also ich würde nicht mal sagen, dass man den Film radikal kürzen kann, aber 20 Minuten könnte ich da locker. Wo ich mir denke, die brauche ich nicht als Zuschauer und habe immer noch genauso diesen emotionalen Punch am Ende. Ja. Und, oder auch auf der, auf, wo Cliff auf der Ranch ist, da wieder bei den Hippies eben, diese Szene, wo die, dass die, anscheinend bieten die ja auch Pferdereiten für Touris an oder genau, so. Genau, wofür ist das drin? Völlig unnötig, einfach nur, okay, cooler Schnitt, wie am Ende der halt über die Hügel reitet, aber sonst ist es völlig irrelevant und das ist viel zu lang einfach. Es sind auch mehrere Minuten wieder, wo wir nur sehen, wie irgendwelche zwei dicken, reichen Leute sich da versuchen aufzusatteln und sich gegenseitig komplimentieren, wie gut sie reiten können. Und die quatschen sehr ausführlich mit, ah, sie haben es schon mal geritten, ja, dann haben wir heute auf jeden Fall einen schönen, coolen Ausflug. Ja, super. Und ich denke mir so, okay, läuft das darauf hinaus, dass sie die umbringen oder so und die ausnehmen? Nö, gar nichts. Es ist einfach nur drin im Film. So. wo ich halt manchmal schon den Eindruck habe, er wollte nichts rausschneiden, weil er das irgendwie alles so, er fand das vielleicht schön oder atmosphärisch cool aus, und das verstehe ich schon. Aber manchmal trägt es schon gar nicht mehr dazu bei. Für mich zumindest. An manchen Stellen denke ich mir, okay, ich habe jetzt verstanden, wie sich das auf dieser Farm anfühlt und wie die Leute drauf sind. Und aber ich fand es eher seltsam, weil es macht, finde ich, die Leute sympathisch auf der Farm. Mhm. Weil sie da gerade auch ehrlich Geld verdienen und auf eine schöne Art und Weise und nett mit den Kunden sind. Und eigentlich sind es ja eher völlige Psychos. Ja. Also das fand ich auch so ein bisschen irreführend in dem Moment. Ja, er will einen auf jeden Fall da, glaube ich, aufs Glatteis führen, mehrmals im Film. Diese Farm-Szene ist die erste, glaube ich, wo es so eindeutig wird, dass er eine bedrohliche Stimmung vermittelt, durch die Musik, durch die Art, wie er das Ganze schneidet. Auch, dass die, das eine junge Mädel, die Rothaarige, auch immer, die sagt ja zu den anderen, hey, den übernehme ich. Mhm. Und dann denkst du dir, okay, es wird was passieren. Also ich hatte wirklich in dem Moment, dachte ich mir, jeden Moment passiert es. Jeden Moment wird Brad Pitt abgestochen oder keine Ahnung, was passiert. Aber letzten Endes sitzt sie einfach vor diesem Fernseher und macht gar nichts. Ja, vor allem, sie sagt immer, nee, du darfst hier nicht ran. Er sagt, ich komme halt auch mit Gewalt rein. Meint sie, okay, passt. Ja, hier ist der Weg, gehe. Eben, und ich werde das jetzt auch nicht. Hat sie wohl nicht gehandelt. Also das fand ich auch ganz komisch. Und das ist vielleicht seine, oder das fand ich ja dann letzten Endes cool, dass er so mit den Erwartungen des Zuschauers spielt. Zumindest unterstelle ich ihm das, dass er an der Stelle ganz bewusst sagt, hey, ja, ich weiß schon. Ich weiß genau, wisst, was du jetzt ihr erwartest. Ihr guckt einen Tarantino-Film und ihr seid euch sicher, dass ihr gleich jeden Moment passiert hier der krasser Scheiß, weil ich habe ja eh schon eine fiktive Figur hier mit dem Stuntman, also kann ja alles passieren, das ist ja nicht, und generell wisst ihr, ich halte mich eh nicht an die Historie, ich mache das sowieso, wie ich Bock habe, und deswegen ist ja alles offen, und am Ende, ganz am Ende liefert er dann ab, aber ganz lange spielt er mit einem als Zuschauer, das finde ich schon cool, dass er einen an der Nase rumführt und dass es auch funktioniert, eben manchmal habe ich eben den Eindruck, dass es zu viel ist, zu viel Material, und ich eigentlich schon lange. Er hat mich schon lange an der Nase rumgeführt und dann kommt aber doch noch eine Szene mehr und eine Szene mehr. Und ich denke mir so, ja, okay, jetzt fängt es an, nicht zu langweilen, aber so. Ich hatte schon ein paar Momente, wo ich auf die Uhr geschaut habe. Ja, zwar zwischendurch auch, um zu gucken, wie lange ungefähr, also es sich so zieht. Ich wollte es halt einfach aus Interesse wissen, aber dann dachte ich mir so, oh, ist schon echt spät, weil wir sind ja auch in die Spätvorstellung gegangen, muss man dazu sagen. Ja. Wir hatten diese super Supreme-Sessel. Ja, muss ich sagen, neue, der Ultimate-Saal. Cineplex gibt Kennzeichnen als Werbung. und ich hätte nicht gesponsert bisher. Das kannst du ja jetzt mal versuchen. Sag, du Features hier. Nee, die waren nee, der so Saal cozy. War geil, absolut. Cooler. Aber ich fand, das war eigentlich sehr angenehm. Also ich bin nicht deswegen müder geworden, dadurch, dass wir uns da richtig anlehnen konnten. Das wäre für mich die Frage, wie wäre das so ein Film in einem normalen Kinostuhl zu sitzen und da wirklich 160 Minuten, ein bisschen Holzklasse, vielleicht weiter unten. Weiß nicht, ob sich das dann unangenehmer anfühlt. Dadurch, dass wir wirklich das sehr bequem hatten, war das schon eben. Also ich konnte dem auch folgen die ganze Zeit. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich jetzt müde werde, aber ich habe die Länge trotzdem gespürt des Films und habe mir manchmal gedacht, okay, wow, das ist jetzt, wir sehen jetzt echt noch eine Szene aus dem Alltag von Rick Dalton. Wir sehen jetzt noch eine Szene, wo Brad Pitt eigentlich immer nur rumchillt und okay, und irgendwie jetzt war das zuzwinkert mal wieder. Voll. Jetzt, okay, war ganz lustig, dass er jetzt mit Bruce Lee sich prügelt. War jetzt eine ganz nette Auflockerung. Und danach ist auch wieder alles ruhig und es passiert gar nichts. Und also, es passiert nicht gar nichts, aber es ist halt nicht spannend, was passiert. Sondern es ist eher so, okay, ja, ich gucke euch halt einfach zu irgendwie. Genau, es ist wie Big Brother, nur halt cineastisch inszeniert. Das ist halt, ja, es hat fast schon was Dokumentarisches an manchen Stellen. Und ja, das. Auch durch den Erzähler. Ja, der auch so random, auch nicht konsistent ja, ist. Ja, der kommt vielleicht viermal vor oder fünfmal. Ja, und völlig willkürlich. Und deswegen die Struktur. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen, also das ist natürlich nicht wirklich so. Natürlich hat er sich ganz viel Gedanken gemacht. Aber manchmal wirkt es ein bisschen willkürlich und dadurch ein bisschen schlampig. Wie die eben auch, dass man manche Szenen gefühlt vertauschen könnte und den Eindruck hat, okay, das hat für mich jetzt nicht einen Grund, dass diese Minute jetzt, dass diese Szene jetzt bei Minute 35 kommt. Bei Minute 45 war auch eine Szene, die können wir auch austauschen. Also klar, am Ende läuft da was hinaus und das und dieser Abschluss, ich finde ihn glorreich, ich finde ihn großartig. Also das Ende macht viel wett. Also das gibt ganz viel Material vorher eine Bedeutung. Siehst du jetzt als Ende diese ganze brutale Szene oder dass sie am Ende dann tatsächlich ihre Nachbarn kennenlernen und er. Ja, das hängt für mich alles schon zusammen. Das ist schon dieses, also das hat einen roten Faden, dass er am Ende tatsächlich dadurch seine Karriere, wir müssen es auch nicht mehr sehen, das finde ich auch cool, dass er nicht das nochmal ausholt, sondern nur durch diese kleine Abspannszene dann irgendwie impliziert, dass Rick Dalton vielleicht doch noch eine Relevanz hat. Das ist eh völlig klar. Der ist jetzt mit den, jetzt kennt er die Sharon Tate, er wird Polanski kennenlernen. Jetzt wird seine Karriere wahrscheinlich die Form annehmen, die er haben will, weil er sich selber auch weiterentwickelt hat innerhalb dieses Films. Also, und ich folge diesen Figuren auch gerne. Aber ja, 160 Minuten, das muss man für mich halt rechtfertigen. Und dass manche Filme können das, also Wolf of Wall Street zum Beispiel, auch mit DiCaprio. Manchen Leuten ist der auch viel zu lang, der dauert ja 3 Stunden. Boah, ich finde ihn großartig. Also ich habe beim ersten Mal auch gedacht, Längen. Gatsby war mir auch zu lang. Aber vielleicht sind es auch einfach die Leonardo DiCaprio-Filme. Gatsby war auch so, das hat mich gelangweilt zwischendurch. Ja. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, da haben sie schönen Bilder wettgemacht. Ich schaue gern Partys an. Ja, und optisch auch wieder technisch großartig. Aber Wolf of Wall Street war zum Beispiel ein Film, da bin ich mir beim zweiten Mal auch erst richtig warm geworden mit der Länge. Und so, ja, jetzt verstehe ich, was du machst. Stimmt, und ich verstehe, dass der lang ist. Ja. Bei dem Film nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich beim zweiten Mal denke, oh ja, okay, jetzt fühlt sich jede Minute, die hier ist. Würdest du ihn dir nochmal anschauen? Ja, also das muss man generell sagen. Ich finde, jeder Tarantino-Film bisher, den ich je gesehen habe, ich kann die alle gucken. Das ist nicht, ich fühle mich nicht beleidigt von diesem Filmemacher. Ich habe nicht das Gefühl, dass das sinnlos ist, diesen Film zu gucken. Er hat immer eine Vision und ich finde, als Zuschauer kriegt man das mit, dass er eine Vision verfolgt und eine Absicht und dass er auch sich traut, Sachen anders zu machen als andere. Mhm. Und das finde ich cool und das ist für mich immer unterstützenswert und immer sehenswert. Aber nicht jeder seiner Filme holt mich gleichermaßen ab. Es gibt manche von seinen Filmen, ich habe jetzt witzigerweise gerade neulich wieder einige geguckt, also ich habe Pulp Fiction geguckt und die Kill Bill-Teile und die holen mich einfach unglaublich ab. Diese Filme, da ist auch, ich habe es jetzt wirklich mehrmals beide schon gesehen, und da gibt es auch lange Szenen, lange Dialogszenen und so. Und keine davon fühlt sich hier unnötig lang an. Okay, oder wo ich mir denke, gut, beim nächsten Mal langweilt die mich. Nee, ich habe auf jede Szene Bock. Und ob das jetzt eine Szene ist, wo einer abgeknallt wird, oder ob es eine Szene ist, wo Leute einfach sehr ausführlich über eine Golduhr reden und wo diese Golduhr überall war. Jede Minute, jede Sekunde davon ist unterhaltsam und will ich gerne wiedersehen. Und ich glaube halt, dass es bei dem Film und auch bei seinem letzten Hateful Eight hat nämlich für mich auch, ich habe ihn nie wieder gesehen, seit dem Kino war vor ein paar Jahren. Und wenn ich an den Film zurückdenke, habe ich auch da den Eindruck, da waren schon Szenen, die sich jetzt im Nachhinein, die beim nächsten Mal sich ziehen werden, weil sie unnötig lang sind, weil ich manchmal schon den Eindruck habe, okay, da hat er nicht genug sich getraut zu schneiden und Sachen auch rauszulassen, auch wenn sie schön sind und toll gedreht und die Schauspieler vielleicht auch gut in dem Moment waren, aber sie halt keine Daseinsberechtigung für das große Ganze haben und das vielleicht nicht stärker vermitteln als vorher. Deswegen. Was ist denn dein Lieblings-Tarantino-Film? Ja, das ist Pulp Fiction. Ich bin da wirklich mega Klischee, glaube ich. So, klar, es ist der mit den besten User-Ratings und dem besten Metacritic-Score. Ja, voll. Also, man kommt sich echt dumm vor, wenn man Pulp Fiction sagt. Aber eben, ich habe ihn gerade wieder gesehen, das ist so ein genialer Film einfach für mich. Also auch diese Balance, die er immer hat mit seinem Humor und mit den ernsten Themen. Ja. Und das, finde ich, hat er hier auch nicht mehr ganz so gut. Also eben, das macht vielleicht auch viel aus. Einen Film übers Filme machen, finde ich ja interessant. Also auch sowas wie Birdman und so. Aber eben lockert das ein bisschen auf. So wie diese Bruce Lee-Szene, die lockert alles mal ein bisschen auf. Dann kann ich auch wieder 10 Minuten dem Ganzen einfach nur. Die war so witzig, ich habe mich so bepisst. Ja, eben. Also vor allem, weil Bruce Lee halt völlig bescheuert gespielt wird. Also es gibt ja auch die Kritik von seiner Tochter, also die echte Tochter von Bruce Lee, die gesagt hat, okay, mein Vater wird hier falsch dargestellt. Bruce Lee muss ein sehr sympathischer, sehr in sich ruhender Mensch gewesen sein, gar nicht arrogant. Und also er wird hier scheinbar wirklich völlig falsch dargestellt. Was für mich eh. Ja, das finde ich, aber das ist ein Film. Also, eben genau, und es ist ein Tarantino-Film vor allem. Ein Film, der ganz bewusst sagt, hey, wir stellen hier nicht alles wert. Also spätestens durch das Ende ist ja jedem klar, okay, der Film war nicht die Darstellung der Realität oder der tatsächlichen Ereignisse damals. Ja. Spätestens dann weiß es hier jeder und dann ist natürlich alles in Frage gezogen. Auch ein Bruce Lee. Aber es ist eine lustige Szene, es super ist mega witzig, wie er den einfach in dieses Auto schmeißt. Wow, weil wir dann so und er dann die Laute auch zurückmacht. Ja. Wow. Das ist einfach eben, und das sind diese Momente, wo ich denke, ah, das ist purer Tarantino für mich an der Stelle, weil er einfach, klar nimmt die Story da eine Abzweigung und die Szene könnte doch rausschneiden, natürlich brauchst du die nicht. Doch, aber, ich habe sie gebraucht, ganz dringend. Ja, und das ist mit Pulp Fiction auch so, da gibt es ja auch Stellen, wo man sagt, ich muss nicht sehen, dass Mia Wallace und hier Vincent Vega, dass die diesen Tanzwettbewerb gewinnen. Ich muss die auch nicht 3 Minuten tanzen sehen, aber es macht Tanz ganz viel cool. aus mit diesem Film, es ist unglaublich viel Stimmung. Und es macht diese Figuren viel, einfach plastischer. Und eben diese Bruce Lee-Szene ist auch sowas. Das macht einfach diese Welt, in der wir gerade sind, auch nochmal einfach ein bisschen plastischer. Auch interessant finde ich, weil du noch andere Leute siehst, nicht nur halt die drei. Auch wie random einfach, dass Bruce Lee mit den ganzen Extras rumhängt. Ja. Also er ist ja wirklich Hauptdarsteller in dieser Serie, in der grünen Hornisse. Und er hängt aber mit den Stuntmans rum und gibt ein bisschen an, und was er für ein geiler Typ ist. Wie gut er kämpfen kann. Eben, und völlig egal, ob das stimmt oder nicht. Es ist einfach eine lustige Szene. Und eben, die finde ich wieder super genial. Auch seine Synchronstimme, sorry, das war so gut. Ich würde das echt gerne im Original sehen, weil diese Stimme war ja wirklich grenzdebil. Also es war wirklich so, wie so ein richtig, also ich habe wirklich gedacht, so ein Typ, der am Busbahnhof sitzt und mal erzählt, Junge, ich erzähle dir mal, was für ein geiler Typ ich bin. Richtig, richtig dumm. Auch seine Mimik und so, völlig overacting. Ja, also total, er ist voll überzeugt von seiner Philosophie. Ja. Und ich will nicht sagen, also Cassius Clay gegen mich, ich weiß nicht. Ich kann es gar nicht. Ich hätte ihn zum Krüppel gemacht. Und so, was ist denn du für ein Tool? Das ist so bescheuert. Vor allem wieder ein Brad Pitt natürlich, der daneben halt einfach cool sitzt. Klar, mit seinem Anzug so eine Rauch. Und seine Grimasse zieht und whatever, Mann, ich mach dich fertig. Der rennt halt da eh, also dir wird ja schon klar, dass es eigentlich ein Lappen ist irgendwie. Einfach nur dadurch, wie er auftritt. Ja, genau. Und du wartest einfach nur drauf, dass er jetzt verprügelt wird. Was ja dann auch nicht so ganz passiert, das finde ich auch wieder witzig, dass er das nicht auflöst, diese Szene, sondern sagt, okay, einmal bist du zu Boden gegangen, einmal der andere und dann fliegst du raus. Also ist mega witzig, auch wieder Stuntman und dann kommt die Frau so, du nimmst jetzt deinen Scheiß und du haust jetzt ab. Und er so, hey, ich regel das, okay, ich regel das. Du nimmst jetzt deinen Scheiß und haust jetzt ab. Ja, das zeigt halt auch wieder so, okay, die Frau hat halt eigentlich das Sagen bei denen, aber er muss jetzt seinen Mann markieren. Eben auch so random, Kurt Russell, auch ein bekannter Hollywood-Schauspieler, der hier auch nur eine Szene von 2 Minuten hat. Ja. Auch einen Stuntman-Koordinator spielt, in einem anderen Film von Tarantino spielt er einen Stuntman. Auch diese Verzweigung finde ich immer super lustig und liebevoll, wo ich mir wirklich das Gefühl habe, Tarantino, der liebt seine eigenen Produkte auch, seine Filme, die er macht. Das ist nicht einfach nur ein Job für den. Bei manchen Leuten haben wir das Gefühl, okay, die machen jetzt einfach für irgendein Studio, das ist eine Auftragsarbeit, die machen da jetzt einen Film und du spürst nicht diese Leidenschaft vielleicht bei so einem Film. Bei Tarantino ist das nie so. Das Gefühl, dass der immer hinter der Kamera selber gerade sitzt, auf so einen Monitor guckt und so, geil, so abfeiert. Sehr gut. Alter, mega gut. Er hat auch in irgendeinem Interview gesagt, so, ja, also er muss sich schon manchmal selber noch kneifen, weil irgendwie, wie krass ist denn das, dass er jetzt Brad Pitt und DiCaprio beide in seinem Film hat. Hatte noch nie jemand. Er ist der Erste, der das hat. Und das ist ja schon geil. Und das ist ein absolutes Privileg und er weiß es zu schätzen und macht trotzdem seine ganz eigenen Filme. Und ich finde es auch okay, dass der Film mich nicht 100% abholt. Ich habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Er ist anders als das, was man sonst so sieht im Kino. Es ist auf jeden Fall was Eigenes. Und das lohnt sich für mich immer. Aber trotzdem bin ich nicht kritikfrei, dass der, also wenn dich jemand fragt, ob er sich den anschauen soll, was würdest du dann sagen? Ich glaube, ich würde die Leute dann schon insofern vorbereiten und sagen, okay, es ist nicht wie bei Tarantino, wie du es sonst gewohnt bist. Es ist ein ruhigerer Film. Ich würde das halt sehr stark einordnen für die Leute. Ich könnte nicht sagen, hey, wenn du Kill Bill magst, wenn du Pulp Fiction magst, dann ist das natürlich auch voll dein Ding, weil ich finde, es ist hier wirklich eine Entwicklung. Anders, ja. Es ist ein anderer Film als den er sonst macht. Er ist auch weniger stark, vielleicht aufgrund der Thematik ist es weniger visuell eine Hommage. Das macht er in seinen alten Filmen ist ja oft so, dass er Musik benutzt aus anderen Sachen oder dass die Art, wie der Film gedreht ist schon so. Also bei Kill Bill ist ja manchmal. Also ich kann natürlich nicht so ganz mitreden, Hommage an andere Filme, aber ich finde, der Film fühlte sich trotzdem irgendwie wie eine Hommage an, vielleicht an, ich weiß nicht, an die Zeit oder an den Ort irgendwie. Also alles war irgendwie, es hat sich sehr nostalgisch angefühlt. Der ganze Film ist auch, glaube ich, ein einziger Liebesbrief von Hollywood, würde ich auch sagen. Aber so rein in der, also rein die technische Machart, finde ich, ist weniger, also in seinen alten Filmen oder in anderen Sachen, die er gemacht hat, oft betont er das Medium Film sehr zum Beispiel. Eben zum Beispiel durch bei Death Proof, weiß nicht, wie du den gesehen hast, eben, ist ja auch nicht mein Lieblingsfilm von ihm, aber zum Beispiel hat der Film künstlich, also ich glaube wirklich künstlich, hat das, glaube ich, wirklich einfügen lassen, er hat nicht so gedreht, ist der Film manchmal unscharf oder so, als wenn die Filmrolle oft abgespielt worden wäre. Also der Film ist so manchmal körnig, es sind unreinheiten im Film drin Und das macht er absichtlich, um einen alten Film zu imitieren. Okay. So einen alten Trash-Film, den er mal irgendwo in so einem Open-Air-Kino gesehen hat und so. Oder bei Kill Bill ist dann, Leute fahren Auto und im Hintergrund ist eindeutig eine Leinwand. So ja. Wie bei alten Filmen, wo die halt einfach ein Auto vor eine Leinwand gestellt haben und dann läuft da so Wind gepustet. Genau, dann läuft einfach so Straße im Hintergrund. Und das macht er ja hier nicht mehr so. Also das ist ja wirklich, rein technisch ist es jetzt ein Film, der eben kommt, also eben Brad Pitt hat ja mehrere Autofahrszenen, die auch mega geil aussehen, weil sie einfach mega lang gedreht sind und schnell. Aber es sind halt richtige, normale Szenen, die versuchen, Realität zu imitieren. Und manchmal hat er in seinen Filmen früher immer so explizit darauf hingewiesen, hey, das ist ein Film. Hey, das ist ein Film hier. Okay. Und hey, guck mal, erinnert ihr euch noch daran? Und das finde ich ganz cool. Und das baue ich jetzt auch mal bei mir ein. Soundeffekte zum Beispiel aus, bei Kill Bill kommt mal ein Soundeffekt wie von umfallenden Bowlingkegeln, wenn ein Mensch umfällt. Und du halt eindeutig merkst, okay, er bricht die Realität und er will immer wieder irgendwie darauf aufmerksam machen. Dass es nicht real ist. Genau, einfach so in Hyperrealität. Und das ist hier nicht mehr so. Also am Ende, klar, wird es völlig absurd. Ja, aber irgendwie auch gar nicht so absurd eigentlich, wenn du halt denkst, wie die waren, ja, Warnereignisse da waren. Und übrigens, weil du ja meintest, dass es halt alles so anders ist als in echt, dieser Typ, der da reinkommt, der auch die Pistole hat, der sagt auch dann irgendwas wie, ja, ich bin irgendwie der Teufel oder so. Das hat er wohl auch wirklich gesagt. Ja, das genau. Das finde ich aber wieder cool, dass er dann dieses Detail dann aber doch drin gelassen hat, aber dann halt wieder völlig ändert, wer überhaupt jetzt getötet wird. Ja, und auch das mit dem, also die sagen immer, lass uns ein paar Schweinchen töten oder sowas. Das ist genau eben, sie haben das auf die Wand geschrieben. Also die Referenz ist klar und auch der historische Bezug. Aber eben so, als wenn Tarantino sagen würde, so, ah Mann, ich finde es ein bisschen blöd, wie die Dinge in unserer Weltgeschichte gelaufen sind und ich würde die gerne ändern. Ja. Und ich erzähle einfach mal eine andere Version. Er sagt ja sogar, dass es ein Märchen ist. Also genau. Der Film heißt ja das so. Das stimmt auch, das ist so ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Du hast recht, mit diesem Once Upon a Time in Hollywood, auch durch die Art, wie es erzählt wird, auch dass Sharon Tates Leben so idealisiert wird und so perfekt ist. Und die ist nur happy, wir sehen die nicht einmal. Egal, auch wenn sie Auto fährt oder wenn sie im Kino sitzt, die lacht, lächelt die ganze Zeit. Eben, und vielleicht ist es auch sein Liebesbrief an diese Schauspielerin, wo er sagt, hey, du hast ein mega grausames Ende, hat dein Leben gefunden und wir wollen dich einfach mal positiv zeigen und nicht dein Leben immer nur damit verbinden, dass du eben grausam ermordet wurdest. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und ich kann nachvollziehen, dass er da ganz persönlich seine Gefühle und seine Gedanken mit reinbringt zu diesem ganzen, also er ist ja ein Riesenfan von alten Filmen und alten Filmstars und das ist hier auf jeden Fall mit drin. Also von alten Western vielleicht auch eventuell. Ja, ganz, ganz dezent so irgendwie. Ich habe auch ein Interview gesehen, wo er mit DiCaprio zusammen tatsächlich, wo sie beide da sitzen und da über den Film reden und über Rick Dalton, über die Figur und wo DiCaprio irgendwann sagt so, ja, also es gibt auch Filme, er hat mir dann Filme gezeigt, Die kriegst du auch gar nicht mehr irgendwo. Die hat eh nur Tarantino in irgendeinem Archiv da stehen. Und kein anderer Mensch, sie wird die noch jemals sehen oder kennt die Schauspieler noch, die da mitspielen. Das ist alles. Er ist halt so ein Filmfreak, wirklich. Ich glaube, also größeren gibt es was gar nicht. Vor allem ist explizit. Der weiß halt Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gehört, weil er nicht nur die Altmeister feiert, sondern eben, er feiert manchmal irgendeinen Schauspieler, der in irgendeiner Western-Serie drin war, den heute keine Sau mehr kennt. Und er hat gesagt, nee, aber ich fand, der war unglaublich gut, ein toller Schauspieler. Und jetzt mache ich einen Film, der im Grunde so ein bisschen eine Hommage an den ist. Ja, unter dem Gesichtspunkt ist es doch eigentlich total schön so. Ja, ihr, absolut. Deswegen, ich würde auch sagen, ich finde nie, dass man es bereut, einen Tarantino-Film gesehen zu haben. Aber es ist jetzt sein 9. Film in seiner Rechnung. Vielleicht auch sein 10. Eben. Und ich würde sagen, die Hälfte seiner Filme mag ich sehr gern. Und die andere Hälfte ist so, ist okay. Fand ich jetzt nicht so mega genial, aber okay, ich habe es ja natürlich bereut. Also Death Proof zum Beispiel habe ich nicht bereut gesehen zu haben, auch wenn der Film mich nicht abgeholt hat. Also das ist, glaube ich, sogar der, den ich am wenigsten von ihnen mag. Also und selbst den kann man gucken. Also das ist eben, die Story von Death Proof ist ein Stuntman, der ein Arschloch ist und zwar bringt er immer gern Frauen um und der fährt, manchmal lädt er Frauen in sein Auto ein und sein Auto ist so präpariert, dass nur er im Fahrer sitzt, also die hocken dann in so einer Plastikkabine und er ist sicher und dann fährt er extra so rabiat, dass die in dem Auto totgeprügelt werden durch die, das ist die ganze Story, das war's, das ist der Film. Das Stuntman, und der hat dich nicht abgeholt? Ja, Stuntman Mike fährt rum und bringt Frauen um und es ist halt so, Wie lang ist der Film? Der ist auch echt kurz, glaube ich. Der ist wirklich nur so 90 Minuten oder so, weil das war halt so ein Double-Feature mit Robert Rodriguez. Der hat einen anderen Film gemacht, der auch mega trashig ist. Und die beiden wollten so diese trashigen Grindhouse-Filme imitieren. Früher gab es das scheinbar im amerikanischen Kino, in so Autokinos vor allem, gab es so Grindhouse-Features. Das sind dann immer zwei Filme gewesen. Beide mega scheiße, aber du hast nicht viel Geld gezahlt und hast zwei Filme auf einmal gucken dürfen oder hintereinander weg. Und das war so ihr Liebesbrief daran. Aber eben, manchmal eben, das ist, was ich eigentlich sagen will, sein Liebesbrief geht manchmal zu weit. Manchmal habe ich den Eindruck, okay, du willst jetzt so sehr zeigen, dass du irgendwas liebst und toll findest, aber am Ende machst du gar keinen Film mehr. Vielleicht hättest du dann eine Doku machen sollen. Eine Doku über das, was du geil findest. Könnte ich mir auch vorstellen. Wenn Tarantino sagt, ich mache mal eine Doku über die 60er Jahre und über die Filmwelt dort, ich würde mir das anschauen, ich würde es auch interessant finden. Mhm. Aber sobald er sagt, nee, ich erzähle doch eine fiktionale Geschichte, dann erwarte ich halt zumindest eine gewisse Struktur, eine gewisse... Klar, stellt sich halt anders drauf ein. Ja, eben. Und manchmal sagt er halt, nö, habe ich keinen Bock, mache ich nicht. Kannst ja schön, dass du eine Struktur erwartest und dass du gewisse Ansprüche an meinen Film hast. Das ist halt dein Problem. Mir halt egal. Ich mache halt, worauf ich Bock habe, und davor wiederum habe ich Respekt, dass er das und dass er das auch durchsetzen kann, dass er bis heute einer der wenigen ist. Ja. Und da kannst du an einer Hand abzählen. Vielleicht noch Christopher Nolan und Wes Anderson. So ein paar Leute, die wirklich, wo du das Gefühl hast, die machen genau das, worauf sie Bock haben, und die haben irgendwie das hingekriegt, dass ihnen da die Studios auch nicht reinreden und die das einfach machen dürfen. Und davon müsste es viel mehr geben. Und deswegen denke ich mir immer, hey Tarantino, mach, was du willst. Finde ich gut, dass es irgendwer machen kann, was er will in der Branche. Und nicht irgendwie, hey, ich bin Teil 25 im Marvel-Universum und natürlich können wir jetzt hier nicht so ganz krass sein, weil es kommen noch 12 andere Filme und deswegen... Die müssen sich auch noch alle verkaufen. Muss das alles reinpassen. Ja. Und eben, und wenn du Brad Pitt castest, hey, dann lass Brad Pitt richtig coole Sachen die ganzen Filme über machen. Was denn? Okay, Brad Pitt fährt einfach den halben Film nur durch die Gegend... Oh, das wollen wir nicht. Wir hätten das gerne ein bisschen extra. Ich muss aber sagen, die Szene, wo er die Antenne repariert, wo er erstmal zieht er sein T-Shirt aus, dann steckt er sich eine Zigarette an und dann guckt er halt sehr cool rum und arbeitet nicht eine Sekunde lang, während wir ihn zuschauen. Nee, glaube ich, gar nichts mit der Antenne machen. Das hat mich so ein bisschen an Twilight erinnert. So, Jacob zieht sein T-Shirt wieder aus, das steht alle 10 Minuten in seinem Vertrag, so ungefähr. Das wirkt so random einfach an der Stelle. Warum? Ja, eben, wo er einfach nur sagt, ach, mir egal, ich lasse jetzt den ab, das machen wir. Das war so ein schönes Klischee einfach, aber das war eigentlich, also das war natürlich auch wieder ein Joke. Ja, aber eben, das ist der Film ist unfassbar. Das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Dass der oft so, Texte, was ich hier mache? Nee, schon, also das muss man auch, man hat echt oft den Eindruck, dass er, während man einen Film von ihm sieht, dass Tarantino mit einem kommuniziert und wirklich sagt, hey, siehst du das da? Ist doch ganz witzig, ne? Also, hast du dir das gemerkt? Ach, guck mal, und jetzt habe ich wieder eine Szene, wo ich darauf wieder Bezug nehme. In dem Film ganz markant natürlich durch so Sachen wie diesen Flammenwerfer oder durch den Hund, wo er so wirklich sagt, hey, hier Dinge, die ich vorher mal etabliert habe, die kommen noch mal rum, und es hat aber nicht einfach nur, okay, klar, macht Sinn, er hat das vorher etabliert, sondern es ist gleich tatsächlich eine Diskussion darüber, über die Sinnhaftigkeit von manchen, von Film an sich, von Struktur und so. Also es ist schon, also ich glaube, er hat noch nie einen Film gemacht, der so Meta für mich ist, obwohl er in seinen anderen Filmen Meta-Jokes macht, wie, hey, eben, wir haben hier Filmkörnung, was ja super Meta ist, aber er eigentlich nicht innerhalb des Films darüber redet. Und da habe ich wirklich den Eindruck jetzt in Once Upon a Time in Hollywood, manchmal will er wirklich da über unsere Erwartungen an Film reden und über Erwartungen an ihn ganz konkret, und auch eben, gleichzeitig will er aber auch sagen, hey, ist das nicht einfach toll so, dass wir Filme haben, und das Hollywood ist doch einfach toll auch irgendwie, ne? Weil es wäre ja auch simpel gewesen oder sehr einladend, auch die negativen Seiten zu zeigen, auch zu sagen, hey, eben, klar, aber zum Beispiel sind alle nett in dem Film. Also Rick Daltons Karriere geht zwar zu Ende, aber der Manager, der mit ihm darüber redet, Al Pacino in einer ganz kleinen Rolle, der ist auch super verständnisvoll und der will ihm helfen. Und nirgends in dem Film gibt es auch jemanden, der mal sagt, so, nee, du bist mir egal, du bist nur irgendeine Nummer hier. Am ehesten noch eher als Stuntman, so Brad Pitts Figur, der halt so ein bisschen am Rand ist. Aber er nimmt es ja auch ganz gelassen. Genau, eben. Und wenn er rausgeschmissen wird, dann hat es auch einen Grund. Ja klar, er hat ja den anderen in das Auto geschmissen. Das ist ja... Aber ist dann auch für alle okay. Keiner ist dann noch weiter böse oder so. Und alle sind eine große Familie. Und das sind ja nicht immer die Storys, die man aus Hollywood hört. Man hört ja schon auf diese negativen Sachen. Nicht zuletzt natürlich mit Hashtag MeToo und solchen Sachen, aber auch andere, einfach so, dass es ein hartes Business ist. Die Leute sich behandeln einfach. Eben, und dass du da nicht irgendwie, keine Garantien gibt es in diesem Business, und irgendwie in dem wirkt es alles so harmonisch und alles fügt sich und alles passt schon irgendwie gut rein und alle sind super nett zueinander. Märchen. Und eben, das ist halt so, dass wie Tarantino vielleicht Hollywood sieht oder wie er es auch gerne hätte, oder vielleicht ist es auch so wirklich, vielleicht läuft es bei ihm nur am Set so, aber... Aber es ist auf jeden Fall eine Fantasiewelt. Eben, es ist eine Fantasiewelt. Es ist ein Märchen, wie du gesagt hast. Ja. Und ja, also ich finde, das ist ein guter Film trotzdem, und ich habe trotzdem Bock auf den gehabt und es nicht bereut, ihn gesehen zu haben, aber ich könnte ihn niemals uneingeschränkt empfehlen. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber... Also, meine Mama hat mich gefragt, wie der war. Mhm. Und ich habe gesagt, schon gut irgendwie. Ja. Aber ich würde ihn jetzt nicht empfehlen, ins Kino zu gehen. Ja. Also ich will auch gar nicht, dass sie den sieht irgendwie. Ich will sie ein bisschen beschützen vor den Endszenen, weil die sind einfach so eklig. Ja, das muss also, man generell verkraften, ich weiß, das stimmt. Ich weiß vielleicht, also ich verkrafte es vielleicht, aber meine Mama mag sowas eigentlich, glaube ich, nicht. Und ich also auch nicht für jeden von unseren Freunden finde ich den jetzt geeignet. Nee, würde ich auch nicht sagen. Und ich saß auch ganz kurz so, oh Gott, da mit Händen vorm Gesicht und musste dann mich zusammenreißen, da jetzt hinzuschauen, weil es ja doch irgendwie das ist, worauf ich gewartet hatte. Mhm. Aber es war einfach so von 0 auf 100, ich war völlig überrumpelt und also, ja. würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, tatsächlich. Ja, wir haben ja auch öfter mal unsere Filmabende und ich schlage da ja öfter auch mal Sachen vor. Also klar, wir suchen auch mal zusammen was aus, aber ich bin ja schon jemand, der öfter dann Sachen vorschlägt. Das wäre niemals ein Film, wenn ihr den alle nicht gesehen hättet und ich würde den in 2 Jahren anschleppen, das wäre nie ein Film, den ich dafür vorschlagen würde, weil ich selber sagen würde, der ist so speziell, der ist so eigen. Es kann gut sein, dass die Hälfte, also ich wette, wenn wir den entspannt auf der Couch angeguckt hätten, die Hälfte wäre eingeschlafen. Ich wäre auch eingeschlafen, ja, eben, ich nehme es da überhaupt nicht aus. Eben, deswegen würde ich sagen, es ist ein Film fürs Kino, weil Kino von dir immer noch diese Konzentration fordert. Ja, weil du schaust nur auf die Leinwand. Eben, und es ist dunkel im Raum, es ist verpönt, an dein Handy zu gehen und irgendwas zu machen. Und ich gebe es ehrlich zu, das ist ein Film, wenn ich den hier zu Hause gucken würde, das erste Mal, weil mir irgendwer gesagt hat, hey, der ist cool, und dann wäre so die 4. Szene, wo DiCaprio eine Schauspielerin hat, wer weiß, ob ich nicht auch mal ans Handy gegangen wäre. Und einfach guckte, hey, schreibt gerade jemand. Und das ist ja ganz, also für mich auch das eigentlich ein absolutes No-Go. Ja. Und aber eben, deswegen würde ich sagen, das sind Filme, die brauchen noch das Kino, weil du wirklich dabei bist und dich wirklich konzentrierst und man das heute ein bisschen verlernt, sich wirklich noch voll auf was einzulassen. Stimmt. Vor allem auf Sachen, die so ein bisschen ihre Zeit brauchen. Und deswegen gehe ich so gerne ins Kino. Eben, also für mich ist es auch ein Medium, das hoffentlich nie stirbt. Aber ich glaube, massenmäßig wird es auf jeden Fall geringer werden, kleiner werden. Ich glaube, das wird nicht auf Dauer so bleiben. Die meisten Leute sind damit zufrieden, wenn sie irgendwann ihr Disney Plus haben und dann gucken sie da ihr Zeug zu Hause und nebenbei wird gekocht und so. Und manche Sachen bieten sich dafür auch an. So ein Film halt gar nicht, finde ich. Es ist halt einfach auch nicht jeder Film fürs Kino. Nee, deswegen, genau. Wenn man und das vielleicht auch reduzieren würde, dann würde sich das vielleicht auch wieder anpassen. Das braucht auch nicht jeder Film, also das ist absolut nicht. Der absolut, also der... Das ist ja ein Liebesbrief ans Kino, an alles. Weißt du, ob mehr Leute in der 20 Uhr Vorstellung waren? Ich hoffe doch. Bei uns waren ja nur wir und also zwei andere Leute. Der ist grundsätzlich schon erfolgreich, der Film. Ich gucke immer jede Woche so ein bisschen die amerikanischen Boxoffice-Zahlen mir auch an. Und der ist schon, also Tarantino-Filme sind ja an sich, das ist ja immer so lustig, wenn man den so kennt und der so bekannt ist. Aber seine Filme sind ja eigentlich auch gar nicht so erfolgreich. Also ich glaube, das ist jetzt erst sein zweiter oder dritter Film, der überhaupt über 100 Millionen Dollar einspielt. Die meisten von seinen Filmen sind eigentlich gar nicht so, weil eben, weil es meistens ab 16 ist, der ist auch ab 16. Ja. Das heißt, es sehen ihn eh schon nicht alle, es sind nie Familienfilme, also er will ja auch nicht alle Leute abholen damit. Er provoziert gerne, aber er ist auf jeden Fall erfolgreich genug, der Film. Ich glaube, er hat circa 100 Millionen Dollar gekostet und allein in den USA, glaube ich, hat er schon das Geld wieder drin und weltweit, glaube ich, läuft schon auch ganz gut. Und eben, Tarantino, glaube ich, ist so, das ist einer dieser wenigen Leute, wo jedes Studio sagt, ja gut, aber das ist ein Prestige-Ding. Ein Tarantino-Film, wir wollen den ja haben. Wir wollen den auch produzieren und wir wollen da mit dabei sein. Der hat diesen Sweet-Spot, dass Leute da oder auch Studios das mittragen, auch wenn sie wissen, gut, wir werden jetzt damit nicht 2 Milliarden verdienen, so wie mit Avengers. Das ist kein Avengers-Film, den wir da kriegen. Aber es lohnt sich trotzdem immer. Die Leute sind geil drauf. Und es hat auch einen gewissen Ruf einfach, weil man sagt auch nicht, wir gehen in Once Upon a Time in Hollywood, sondern man sagt, wir gehen in den neuen Tarantino. Ja, genau. Und auch jeder Film wird so vermarktet. Das ist so ungewöhnlich. Es steht immer da, eben auch diese Zahl, weil er auch das mit seinen 10 Filmen so etabliert hat. Er steht immer da, das ist der so und so vielte Film von Tarantino. Und das ist das Verkaufsargument. So manchmal, wenn man irgendwo, eben auch jetzt, als wir als Gruppe da reingegangen sind, glaube ich, hat sich nie die Frage gestellt, ja, worum geht's denn da jetzt genau? Und ist es jetzt eher was Brutales oder was, sondern man sagt eigentlich nur, ja, es ist der neue Quentin Tarantino-Film, ja gut, okay, grundsätzlich haben wir, also DiCaprio und Django Unchained zu zitieren, you had my curiosity, but now you have my attention, weil, also sobald es halt heißt Tarantino, okay, gut, bin ich schon mal zumindest ganz Ohr und gucken wir schon mal an, worum geht's, und mir ist eigentlich in erster Linie nicht wichtig, was genau jetzt in dem Film erzählt wird. So, das ist mit Christopher Nolan auch so ein bisschen bei mir so, okay, jetzt macht er einen Film über den Zweiten Weltkrieg und über irgendwie über Dünkirchen. Ich würde das jetzt nicht unter allen Umständen anschauen. So, bei manchen Filmemachern würde ich sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, oder wenn das jetzt so ein 0815-Film ist, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Aber wenn dann der richtige Name da vorsteht, und bin ich da wirklich auch ganz platt, sage ich, na gut, okay, der hat meine Aufmerksamkeit einfach pauschal, die hat er sich verdient. Einfach so, der hat gut genug abgeliefert über Jahre. Und Tarantino auch definitiv. Egal was. Und wenn der letzte Film, wenn es heißt, er macht jetzt einen kleinen Film über, schieß mich tot, über irgendwie Grundschultheater und ob das erfolgreiche Vorstellung wird, dann gucke ich mir das trotzdem an, weil es ja im Zweifelsfall der 10. Tarantino. Eben. Und im Zweifelsfall hat er immer was zu sagen und seine Filme wirken nie beliebig oder nie gelangweilt. Und also das bringt er mir immer rüber, dass er Bock drauf hatte. Und dieses Feuer, das bringt er mir immer in jedem seiner Filme rüber, auch wenn ich sie nicht alle abfeiere. Und das alleine, es lohnt sich immer für mich. Ich weiß nicht. Du hast jetzt nämlich alle gesehen, ne? Nee, aber ich werde das jetzt mal nachholen, glaube ich. Vor allem vom Grand Final, wenn der 10. noch kommen sollte. Ja, da also, muss ich habe jetzt mal geguckt, haben. Er ist auch relativ konstant gewesen die letzten Jahre. Immer alle drei Jahre. Mhm. Also ich glaube, der letzte Hateful Eight ist jetzt schon wieder drei. Ach, stimmt. Erst zwei Jahre, glaube ich. 2017 war das. Generell, das fand ich auch lustig, ist mir gestern erst aufgefallen, DiCaprios erster Film seit The Revenant. Und The Revenant ist, glaube ich, echt 2016. Der hat jetzt wirklich drei Jahre konsequent gar nichts gemacht. Auf seinem Oscar ausgeruht. Ja, ich glaube schon. Der hat sich gesagt, Leute, jetzt hatte jetzt Angst. Eben, Bitches, ich hab das jetzt. Und ich habe echt lange mir Mühe gegeben. Und jetzt könnt ihr mich alle mal. Ich mache jetzt erstmal drei Jahre Party mit irgendwelchen super jungen Models auf meiner Yacht oder so. Ist mir wurscht. Ich komme dann wieder, wenn mich jemand wie Tarantino bittet. Dann okay, bin ich wieder am Start. Ja, aber wie gesagt, also ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen. Ich habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Ich hoffe, du auch nicht. Nee. Und auf keinen Fall. Ja, eben, ist automatisch immer ein Film, worüber man diskutieren kann. Und das ist auch sicher ein Film, der noch in Zukunft ist. Den kann man immer mal wieder besprechen. Ich habe ihn auch noch nicht für mich selber verarbeitet. Ich kann ihn auch noch immer noch nicht einordnen. Ich fand es auch schwer gestern, was ich immer mache, ist immer so auf IMDb und auf Letterboxd gebe ich immer so Bewertungen ab für die Filme, die ich geguckt habe. Und ich fand es ganz komisch gestern, ein komisches Gefühl, so einem Film eine Note zu geben. Auch wenn es eben, das ist ja dann immer 1 bis 10 bei IMDb und so. Und ich fand es aber eben, das muss man überlassen, es fühlt sich nicht fair an, einem Film einfach so eine Kopfnote zu geben und zu sagen, ja, so gut ist der Film jetzt. Weil da sind Sachen drin, die finde ich so absolut viel genial. Beachten dabei. Genau, und manche Sachen haben mich halt gelangweilt, okay, oder waren unnötig für mich. Aber das Ganze zusammenzuschmeißen und zu sagen, das ist mit den Glorious Bastards, ist nicht mein Lieblingsfilm von ihm. Ich finde es da auch schwierig. Also eben mit Sharon Tate, das ging für mich jetzt, weil das war so ein Einzelfall. Man kann so eine grausame Tat auch irgendwie neu kontextualisieren und kann darüber vielleicht fast auch ironisch einen Film machen. Ich fand das bei den Glorious Bastards, da bin ich vielleicht auch als Deutscher zu sehr zu spießig. Ich fand es schwierig, den Holocaust in irgendeiner Form ja cineastisch oder unterhaltsam zu machen. Das ist für mich ein schwieriges Thema, da hat er mich nicht so abgeholt mit. Aber eben auch da, auch in diesem Film, in Glorious Bastards, da waren Sachen drin, wo ich sage, oh, das ist unfassbar gut gerade. Das ist so geil. Einfach diese Szene, die könnte ich 10.000 Mal gucken, so gut ist die. Und dann gibt es halt Stellen, wo ich sage, nee, okay, nee, da bin ich jetzt nicht. Jetzt hast du mich ein bisschen verloren. Aber wie will ich denn das am Ende mit einer Note bewerten? So, ja, keine Ahnung. Aber du hast eine gegeben. Ja, ich habe auf Letterboxd, gibst du 5 Sterne maximal und du kannst halbe Sterne auch vergeben. Du hast 3,5 gegeben. Ich glaube, ich habe 3,5 gegeben. Also wirklich genau diese, wo ich sage, gutes Mittelfeld irgendwie. Genau, coole Idee. Du hast coole Sachen in diesem Film. Die Schauspieler sind cool. Der Film sieht toll aus. Aber ja, du hast auch eine Szene drin, wo Brad Pitt einfach einen Typen dreimal so richtig explizit ins Gesicht schlägt. Und ich habe keine Ahnung, warum du das gemacht hast. Er hätte schon längst gesagt, okay, ich wechsle deinen Reifen, wenn er hätte sprechen können. Aber sein Mund war noch voller Blut, als Brad Pitt nochmal draufgeschlagen hat. Er lag schon am Boden, dann zieht er nochmal seinen Haaren hoch. Und das ist dann wirklich, wo ich denke, ich dachte doch, er wäre tot in dem Moment eigentlich. Eben, wofür jetzt genau? Also, ja. Ja. Gutes Mittelfeld. Ja, es ist schwierig. Aber ein sehr interessanter Film auf jeden Fall. Genau, ich habe es nie bereut. Also Tarantino bleibt ein spannender Typ und ich hoffe doch, dass es nicht bei 10 Filmen oder 11 halt belässt. Also ich hoffe doch, dass er mehr macht. Als nächstes, ja, aktuelles Projekt von ihm ist ja, er schreibt an einem Drehbuch für Star Trek. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Ob in Star Trek plötzlich alle blutverschmiert sind und uns richtig brutal wird und irgendwie Captain Kirk nur noch Motherfucker sagt die ganze Zeit. Keine Ahnung, was das soll. Kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, ob das gut wird. Aber ich bin gar kein Star Trek-Fan. Aber wenn am Ende das heißt, Tarantino hat einen Star Trek-Film geschrieben, nur schon, dann gucke ich mir den trotzdem an. Das ist einfach aus Interesse auch. Eben, einfach nur, was wird denn das jetzt für ein weirder Shit? Weil er lässt sich da sicher nicht reinreden. Das kann man ihm einfach, muss man ihm lassen. Der steht da echt seinen Mann und sagt, nö, das ist mein, entweder so oder gar nicht. Mir doch egal. Also, das hat er sich verdient. Jo. Ja. Gut, schön, dass du wieder dabei warst. Mich sehr gefreut. Sehr gern. Ja, und das war's vom aktuellen Torfhauer Podcast. Bis zum nächsten Angebot.